Abschnitt 20 von Frankenstein oder Der moderne Prometheus von Mary W. Shelley. Übersetzt von Heinz Wittmann. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. 18. Kapitel. Tag um Tag, Woche um Woche verflossen nach meiner Ankunft in Genf und immer fand ich den Mut nicht, an mein Werk zu gehen. Ich fürchtete mich vor dem verhaßten Dämon, war aber nicht imstande, das Grauen zu überwinden, das ich gegen die mir aufgezwungene Arbeit empfand. Ich hatte unterdessen erfahren, dass ein englischer Philosoph Studien gemacht hatte, deren Kenntnis für das Gelingen meines Werkes wesentlich war, und hoffte ich, von meinem Vater die Erlaubnis zu erhalten, zu diesem Zwecke England zu besuchen. Ich klammerte mich an jede Gelegenheit, die Sache hinauszuschieben, und zögerte, den ersten Schritt zur Erfüllung meines Versprechens zu tun. An mir selbst hatte sich eine wesentliche Veränderung vollzogen. Mein Gesundheitszustand, der bisher nicht der beste gewesen war, war bedeutend günstiger und mein Gemüt war wieder heiterer geworden, wenn mich nicht gerade die Erinnerung an mein unseliges Vorhaben quälte. Mein Vater schien diese Veränderung mit Freuden zu bemerken und sann auf Mittel, meine trüben Gedanken, die hier und da wiederkehrten und wie düstere Schatten sich vor mein kommendes Glück stellten, gänzlich zu vertreiben. In diesen Augenblicken der Niedergeschlagenheit suchte ich in vollkommenster Einsamkeit meine Zuflucht. Ich verbrachte ganze Tage allein in einem Boote auf dem See, sah dem Fluge der Wolken zu und lauschte dem leisen Plätschern der Wellen am Kiel. Die frische Luft und der warme Sonnenschein verfehlten auch nie ihre Wirkung auf mein Gemüt, und ich konnte dann bei meiner Heimkehr die Begrüßung der meinen immer mit leichterem Herzen und mit froherem Sinne entgegennehmen. Als ich wieder einmal von einem solchen Ausflug zurückkehrte, nahm mich mein Vater auf die Seite und sagte: »Ich habe mit großer Freude gemerkt, mein lieber Sohn, dass dein früherer Frohsinn zurückkehrt und du wieder der wirst, der du einst warst, und dennoch bist du noch immer nicht ganz glücklich und meidest unsere Gesellschaft. Längere Zeit konnte ich mir keinen Grund dafür denken, gestern aber kam mir eine Idee, und wenn etwas daran ist, so beschwöre ich dich, es mir zu gestehen. Rücksichtnahme in dieser Sache ist gar nicht angebracht, sondern würde nur noch mehr Unheil über uns bringen.« Ich zitterte bei dieser Einleitung, und mein Vater fuhr fort: »Ich muß dir gestehen, lieber Viktor, dass ich deine Verbindung mit unserer lieben Elisabeth stets als die Krönung unseres Glücks anzusehen pflegte, als die Freude meines herannahenden Alters. Ihr habt einander von frühester Jugend an gern gehabt, habt miteinander gelernt und scheint nach Anlagen und Geschmack wie füreinander bestimmt. Aber so blind sind wir Menschen. Das, was ich für das Beste hielt, um meine Zukunftspläne zu fördern, war vielleicht am meisten geeignet, ihnen entgegenzuarbeiten. Du hast sie jedenfalls nur als Schwester lieben gelernt und hegst gar nicht den Wunsch, sie als deine Frau zu besitzen. Ich glaube eher, dass du eine andere lieb gewonnen hast und dass dich der Kampf deiner Liebe gegen die von dir bereits übernommene Pflicht so elend macht. Du befindest dich im Irrtum, lieber Vater. Ich liebe Elisabeth herzlich und aufrichtig. Ich habe nie ein Weib kennengelernt, das meine Bewunderung und Zuneigung so erregt hätte, wie es Elisabeth tut. Der Gedanke an meine Zukunft hängt eng mit dem an meine Verbindung mit ihr zusammen. Das, was du sagst, macht mir mehr Freude, als ich sie seit langem empfunden. Wenn es so ist, dann werden wir sicherlich glücklich werden, wenn auch über der Gegenwart noch die düsteren Schatten der jüngsten Ereignisse lagern. Der Kummer hat uns alle so in seinen Bann gezogen, dass ich mit allen Mitteln ihn zu zerstreuen suchen muß. Sage mir also, ob du gegen die baldige Hochzeit etwas einzuwenden hast. Die unseligen Ereignisse lassen mich vorzeitig alt und schwach werden. Und wenn ich das Glück noch erleben soll, darfst du nicht mehr lange zögern, es sei denn, dass irgendwelche Dispositionen bestehen, die dir zunächst die Heirat noch unerwünscht erscheinen lassen. Nicht, als ob ich dich drängen wollte. Nimm meine Worte so auf, wie sie gemeint sind, und antworte mir frei und offen.« Ich hatte meinem Vater schweigend zugehört und war lange nicht imstande, irgend etwas zu erwidern. In rasender Eile schossen mir alle möglichen Gedanken durch den Kopf, und ich war unfähig, zu einem endgültigen Entschluss zu kommen. Die Idee meiner sofortigen Verbindung mit Elisabeth mußte mir unter den obwaltenden Verhältnissen natürlich Sorge und Unbehagen einflößen. Ich war durch ein feierliches Versprechen gebunden, das noch nicht eingelöst war, aber auch nicht gebrochen werden durfte. Oder, wenn ich dies dennoch wagte, was stand alles mir und meinen Lieben bevor? Konnte ich das Freudenfest begehen mit der furchtbaren Last, die mir den Nacken beugte und mich zu Boden drückte? Ich mußte zuerst meiner Verpflichtung nachkommen und den Dämon mit seiner Genossin weit in die Welt hinausgesandt haben, ehe ich daran denken konnte, in der ersehnten Verbindung den lang entbehrten Frieden zu finden. Ich überlegte, ob es notwendig sei, selbst nach England zu reisen, oder ob es genüge, brieflich mit jenem Philosophen in Verbindung zu treten, dessen Entdeckungen für das Gelingen meines Werkes von Bedeutung war. Die letztere Art, mir die gewünschten Aufschlüsse zu verschaffen, erschien mir ungenügend und langwierig. Außerdem hatte ich eine unüberwindliche Scheu davor, die grässliche Arbeit in meines Vaters Hause fortzunehmen, wo ich tagtäglich mit meinen Lieben zusammen war. Ich wußte, daß tausend kleine Zufälligkeiten mein Geheimnis aufdecken konnten und daß meinen Angehörigen all die Erregungen und Gemütsbewegungen nicht entgehen würden, die meine grauenerregende Beschäftigung unbedingt im Gefolge haben mußte. Es war also unumgänglich nötig, fortzugehen, um mein Versprechen zu erfüllen. Wenn ich einmal angefangen hatte, dann ging es ja rasch vorwärts, und ich konnte ruhig und zufrieden in den Schoß meiner Familie zurückkehren. Denn dann war auch der unheimliche Dämon über alle Berge, oder aber, das wäre mir das Liebste gewesen, er war durch irgendeinen Zufall vernichtet worden, und ich meiner Sklaverei für immer ledig. Das waren die Gesichtspunkte, die mir die Antwort an meinen Vater diktierten. Ich äußerte den Wunsch, vorher noch England besuchen zu dürfen. Ich verbarg ja meine wahren Beweggründe sorgfältig, wußte aber mein Anliegen doch so dringend vorzubringen, daß mein Vater sich einverstanden erklärte. Er freute sich, daß ich nach einer so langen Periode tiefster Schwermut, die bereits an Irrsinn grenzte, wieder die Kraft gefunden hatte, eine solche Reise zu planen, und gab der Hoffnung Ausdruck, daß die immer wechselnden Bilder und die mannigfachen Zerstreuungen imstande sein würden, mich gänzlich wiederherzustellen. Wie lange ich fortbleiben wollte, blieb vollkommen mir überlassen. Man hielt einige Monate, höchstens aber ein Jahr für ausreichend. In seiner großen Güte hatte mein Vater auch schon für einen Reisegenossen gesorgt. Ohne mich vorher zu benachrichtigen, hatte er in Übereinstimmung mit Elisabeth es so eingerichtet, dass Clerwell in Straßburg mit mir zusammentraf. Allerdings störte das insofern meine Pläne, als ich mir zur Erfüllung meiner Aufgabe vollkommene Ungestörtheit gewünscht hätte. Jedenfalls konnte im Anfang meiner Reise die Anwesenheit meines Freundes keine Störung bedeuten und hatte das Gute, dass mir über manche Stunde drüben nachgrübelnd hinweggeholfen wurde. Und dann war ja Henry ein Schutz gegen Einmischung meines Feindes. Würde dieser nicht mein Alleinsein öfters benützt haben, um mir seine faste Gesellschaft aufzudrängen, um mich anzuspornen und die Fortschritte meiner Arbeit zu kontrollieren? Es stand also fest, dass ich nach England reisen sollte, und ebenso fest stand es, dass ich sofort nach meiner Rückkehr Elisabeth heimführte. Mein Vater war nicht mehr so jung, um Verzögerungen gleichmütig hinzunehmen. Es wartete meiner die Entschädigung für all das Unbeschreibliche, was ich erlitten, und in den Armen meines Weibes durfte ich dann meiner drückenden Sklaverei vergessen. Während ich meine Reisevorbereitungen traf, erfüllte mich der Gedanke mit Angst und Sorge, dass ich meine Lieben den Angriffen des unbekannten Feindes überließ, der vielleicht durch meine Abreise gereizt, deren Gründe er nicht wußte, sich an mir würde rächen wollen. Andererseits hatte er mir versprochen, mir überallhin zu folgen. Sollte er vor einer Reise nach England zurückschrecken? Der Gedanke daran war an sich schrecklich, aber es lag für mich eine gewisse Beruhigung darin, da ich ihn aus der Nähe der meinen gerückt wußte. Ich mochte gar nicht daran denken, daß das Gegenteil meiner Kombinationen eintreten könnte. Jedenfalls ließ ich mich von der Eingebung des Augenblicks leiten, die mir überzeugend zuflüsterte, daß der Dämon mir folgen und meine Familie unbehelligt lassen werde. Es war in den letzten Tagen des September, als ich aufs Neue mein Vaterhaus verließ. Die Reise war mein eigener Wille gewesen, und deshalb fügte sich Elisabeth darein, aber sie litt unter dem Gedanken, dass ich, fern von ihr, wieder eine Beute des Kummers und des Grames werden könnte. Ihre Idee war es gewesen, mir Clarewell als Reisebegleiter zuzugesellen, denn wo eines Mannes Verstand schon lange zu Ende ist, findet eine kluge Frau immer noch Wege. Sie flehte mich an, recht rasch wieder heimzukehren, und sagte mir dann mit tränenerstickter Stimme: »Lebe wohl!« Ich stieg in den Wagen, der mich entführen sollte. Ich vergaß, wohin ich ging, und ließ gleichgültig alles über mich ergehen. Das Einzige, was mir noch einfiel, war die Anordnung, dass meine chemischen Apparate eingepackt und mir nachgesandt werden sollten. In trauriges Nachdenken versunken, durchfuhr ich die herrliche Gebirgslandschaft. Meine Augen waren starr und nicht fähig, irgendwelche Eindrücke zu vermitteln. Ich dachte nur an das Ziel meiner Reise und das Werk, das meiner wartete. Einige Tage vergingen so in trostloser Gleichgültigkeit. Endlich erreichte ich Straßburg, wo selbst ich 2 Tage auf Clarewell zu warten hatte, und er kam. Aber was für ein Unterschied bestand zwischen uns beiden! Er freute sich der Natur und war glücklich, wenn er die Sonne glühend untergehen oder sie rosig emporsteigen sah. Er machte mich auf die wechselnden Farben in der Landschaft und am Himmel aufmerksam. »Nun weiß ich, wie schön das Leben ist, und ich freue mich dieses Lebens«, rief er aus. »Aber du, lieber Frankenstein, warum siehst du so traurig und besorgt in die Welt?« Tatsächlich erfüllten mich quälende Gedanken, und ich hatte keinen Sinn für das Aufleuchten des Abendsterns oder das goldene Blinken der Sonne in den Wellen des Rheins. Ende von 18. Kapitel. Gelesen von Crowings. Abschnitt 21 von Frankenstein oder Der moderne Prometheus von Mary W. Shelley. Übersetzt von Heinz Wittmann. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. 19. Kapitel. Unser nächstes Reiseziel war London. Wir hatten uns vorgenommen, einige Monate dort zu verbringen. Clarewell war es sehr darum zu tun, mit all den Männern von Ruf zusammenzukommen. Für mich allerdings standen andere Dinge im Vordergrunde. Ich wollte mir vor allem die nötigen Informationen holen, um dann unverzüglich ans Werk gehen zu können. Ich beeilte mich deshalb, von den Empfehlungsbriefen an die namhaftesten Naturphilosophen, die man mir mitgegeben, Gebrauch zu machen. Hätte ich diese Reise zur Zeit meiner ersten Studien, wo ich noch glücklich war, unternommen, sie wäre mir sicherlich zu einer reich sprudelnden Quelle der Freude geworden, aber nun lag ein düsterer Schatten auf meinem Leben. Und ich besuchte die Leute nur deshalb, um möglichst viel von dem zu erfahren, was mir für die rasche Ausführung meines Planes Not tat. Fremde Gesichter waren mir eine Qual. Zwischen mir und meinen Nebenmenschen sah ich eine unübersteigliche Schranke aufgerichtet, und diese Schranke war vom Blute Wilhelms und Justines befleckt. Die Erinnerung an die mit diesen Namen verknüpften Ereignisse erfüllten meine Seele mit namenloser Angst. Nur Henrys Stimme vermochte beruhigend auf mich einzuwirken und mir vorübergehend Frieden zu verschaffen. Das kam daher, dass ich in Clarewell ein Abbild dessen sah, was ich früher gewesen. Er war wissbegierig und unermüdlich in seinem Streben nach Erfahrung und Belehrung. Auch er hatte einen Plan. Er wollte nämlich Indien kennenlernen, weil er glaubte, dass er mit seinen Kenntnissen der Sprache und Kultur jenes Landes, der europäischen Kolonisation und dem europäischen Handel nützlich sein könne. Nur in England, meinte er, sei es ihm möglich, diesen Plan seiner Verwirklichung zuzuführen. Er war viel beschäftigt, und das Einzige, was ihn störte, war mein bekümmertes und trauriges Wesen. Ich versuchte allerdings, es möglichst vor ihm zu verbergen, um ihm nicht den Lebensgenuss zu verbittern, der ja so natürlich ist für einen Mann, der in neue Verhältnisse kommt und den keine Sorgen und trüben Gedanken quälen. Ich vermied es öfter, ihn zu begleiten, indem ich andere Verabredungen vorschützte, um allein sein zu können. Ich begann allmählich, das notwendige Material für meine neue Schöpfung zu sammeln, und jede einzelne Tätigkeit in dieser Richtung bereitete mir Torturen wie einzelne Wassertropfen, die unaufhörlich auf jemandes Kopf herabfallen. Jeder Gedanke an mein Vorhaben erregte mein Grauen, und jedes Wort, das ich darüber zu sprechen hatte, kam nur zögernd von den zitternden Lippen, während mein Herz ängstlich klopfte. Nachdem wir schon mehrere Monate in London geweilt hatten, erhielten wir einen Brief von einem Herrn aus Schottland, den wir früher einmal in Genf kennengelernt hatten. Er pries die Schönheiten seines Heimatlandes und frug an, ob diese nicht imstande seien, uns zu einer Ausdehnung unserer Reise in nördlicher Richtung zu veranlassen, bis Perth, wo er seinen Wohnsitz hatte. Clerwell redete mir eifrig zu, dieser Einladung Folge zu leisten, und ich selbst sehnte mich danach, wieder einmal Berge und Wasserfälle und all das Schöne zu sehen, mit dem Mutter Natur ihre Lieblingsplätze zu schmücken pflegt. So packte ich meine chemischen Apparate und das angesammelte Material zusammen, um meine Arbeiten dann in irgendeinem entlegenen Winkel im Norden des schottischen Hochlandes zu vollenden. Eine Woche später verließen wir London. Mir tat der Aufbruch nicht leid, hatte ich doch mein Vorhaben so lange hinausgeschoben, dass ich die Rache des enttäuschten Dämons zu fürchten begann. Er konnte ja in der Schweiz zurückgeblieben sein und nun seine Wut an den meinen auslassen, die meines Schutzes entbehrten. Diese Vorstellung marterte mich und raubte mir Ruhe und Frieden. Mit fiebernder Ungeduld erwartete ich die Nachrichten von zu Hause. Wenn sie länger auf sich warten ließen, ergriff mich entsetzliche Angst, und ich malte mir alles in den schwärzesten Farben aus. Und wenn dann wirklich ein Brief kam, wagte ich es kaum, ihn zu öffnen, weil ich fürchtete, meine düsteren Ahnungen bestätigt zu finden. Öfter kam mir auch der Gedanke, dass mein Todfeind vielleicht in meiner nächsten Nähe sein könne und nur auf eine Gelegenheit wartete, meinen Freund zu ermorden, um sich für meine Säumigkeit zu rächen. Deshalb wollte ich auch Henry keinen Augenblick allein lassen, sondern folgte ihm wie sein Schatten, um ihm helfen zu können, wenn der Dämon sich auf ihn stürzte. Mir war, als hätte ich ein furchtbares Verbrechen begangen, denn wenn ich auch tatsächlich unschuldig war, so hatte ich mir doch einen Fluch auf mein Haupt herabbeschworen, der vielleicht ebenso schwer auf mir lastete wie ein Verbrechen. In Perth erwartete uns unser Gastfreund schon. Ich war nicht in der Laune, mit Fremden zu lachen und zu plaudern, und brachte nicht den guten Humor mit, den man von seinen Gästen wohl erwarten darf. Ich bat deshalb Clerwell, mich noch die Tour durch Schottland machen zu lassen, selbst aber hier zu bleiben, wo wir uns nach einem oder zwei Monaten wieder treffen würden. »Sei vergnügt und lasse mich allein mit meinen Gefühlen, ich bitte dich darum. Nur kurze Zeit bedarf ich der Ruhe und der Einsamkeit, und wenn ich dann, wie ich hoffe, mit leichterem Herzen zurückkehre, werde ich besser zu dir passen.« Henry versuchte mir, meinen Plan auszureden, als er aber sah, dass ich fest blieb, gab er es auf. Er bat mich nur, ihm recht oft Nachricht zu geben. »Lieber ginge ich mit dir, mein Freund, und begleitete dich auf deinen einsamen Spaziergängen, als dass ich hier mit Leuten zusammenbleibe, die ich gar nicht kenne. Also beschleunige deine Rückkehr, damit ich mich einigermaßen zu Hause fühle, was ich ja ohne dich nicht kann.« Nachdem ich mich von meinem Freunde verabschiedet hatte, nahm ich mir vor, mich in irgendeinen versteckten Winkel des schottischen Hochlandes zurückzuziehen und dort in der Einsamkeit mein Werk zu vollenden. Ich rechnete bestimmt darauf, dass mein böser Dämon sich stets in meiner Nähe hielt, um den Fortgang meiner Arbeit zu überwachen und seine Genossin schließlich aus meinen Händen in Empfang zu nehmen. Ich durchwanderte die nördlichen Teile des Hochlandes und wählte mir endlich eine der äußersten Orkney-Inseln als Schauplatz meiner kommenden Tätigkeit aus. Dieses Stück Erde war für meinen Zweck wie geschaffen, denn die Insel war nur ein Stück Fels, aus dessen Rändern ewig brandende Wogen emporschlugen. Die Scholle war mager und kaum das Futter für ein paar dürftige Kühe und das Mehl für die fünf Bewohner, deren schlotternde, dünne Glieder einen Schluss auf ihr armseliges Dasein zuließen. Gemüse und Brot, falls einmal Bedarf nach solchen Luxusgegenständen vorhanden war, und selbst frisches Wasser mussten auf dem 5 Meilen entfernten Festland geholt werden. 3 armselige Hütten standen auf der Insel, von denen die eine unbewohnt war. Diese mietete ich. Sie enthielt nur 2 Zimmer, die verwahrlost und schmutzig waren. Das Dach war eingefallen, die Wände waren nicht verputzt und die Tür hing aus den Angeln. Ich ließ alles reparieren, sorgte für einige Einrichtungsgegenstände und bezog mein neues Heim. Ein Ereignis, das sicherlich einiges Aufsehen hätte erregen müssen, wären diese armen Menschen nicht vor Elend und Schmutz völlig verdummt gewesen. Jedenfalls konnte ich auf diese Weise unbeobachtet und ungestört leben, kaum dass man mir für die Almosen, die ich an Nahrungsmitteln und Kleidern gab, dankte. In diesem meinen Versteck widmete ich den Morgen der Arbeit, den Abend verbrachte ich, wenn es das Wetter zuließ, mit einem Spaziergang an der steinigen Küste, um dem Brüllen und Tosen der Wogen zu meinen Füßen zuzuhören. Die Szenerie war monoton, aber immer anziehend. Ich gedachte meiner Schweizer Heimat, die sich so sehr von dieser öden, trostlosen Landschaft unterschied. Dort waren die Hügel mit Wein bewachsen und dicht bevölkert sind die Täler. Die schönen Seen spiegeln einen reinen blauen Himmel wider, und wenn Stürme sie auffühlen, so ist das wie ein Kinderspiel gegen das Rasen des riesigen Ozeans. In dieser Weise beschäftigte ich mich, nachdem ich mich auf der Insel häuslich niedergelassen hatte, aber je weiter meine Arbeit fortschritt, desto schrecklicher und ekelhafter wurde sie mir. Tagelang war ich oft nicht imstande, mein Laboratorium zu betreten, und dann arbeitete ich manchmal wieder Tage und Nächte unausgesetzt, um mein Werk zu Ende zu bringen. Als ich das Experiment zum ersten Male ausführte, hatte mich ein fanatischer Eifer über all das Hässliche hinweggetäuscht. Mein Geist war erfüllt von dem brennenden Wunsche, etwas Großes zu schaffen, und das Auge übersah dabei die schrecklichen Dinge. Nun aber, als ich mit klarem Verstände und vorurteilsfrei ans Werk ging, glaubte ich oft des Ekels nicht mehr Herr werden zu können. Es ist nicht zu verwundern, dass ich in dieser Lage, gefesselt an eine verhaßte Aufgabe, in der entsetzlichen Einöde, die mich nicht zu zerstreuen vermochte, nervös und unruhig wurde. Jeden Augenblick meinte ich, mit meinem Dämon zusammentreffen zu müssen. Manchmal saß ich da und heftete den Blick auf den Boden, in steter Angst, dass ich beim Erheben der Augen die gefürchtete Kreatur vor mir auftauchen sehen werde. Ich hielt mich immer möglichst in der Nähe der Menschen, weil ich hoffte, dass er sich dann nicht heranwagen werde, um seine Genossin von mir zu fordern. Unterdessen arbeitete ich weiter, und mein Werk war schon ziemlich gediehen. Ich sah seiner Vollendung voll zitternder Hoffnung entgegen, die aber untermischt war mit einer Vorahnung kommenden Leides, so daß mir das Blut im Herzen stockte. Ende von 19. Kapitel, gelesen von Crowings. Abschnitt 22 von Frankenstein oder Der moderne Prometheus von Mary W. Shelley. Übersetzt von Heinz Wittmann. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. 20. Kapitel. Eines Abends saß ich in meinem Laboratorium. Die Sonne war untergegangen und der Mond stieg aus der See empor. Ich hatte nicht mehr genügend Licht, um weiter zu arbeiten, und saß da, die Hände im Schoß, indem ich darüber nachdachte, ob ich mein Werk für heute liegen lassen oder noch einen Anlauf nehmen und es vollenden sollte. Dabei gingen mir allerlei seltsame Gedanken durch den Kopf, und ich ward mir eigentlich zum ersten Male bewusst, welche Folgen mein Beginnen haben könnte. 3 Jahre früher hatte ich mich ja schon in der gleichen Weise beschäftigt und ein Wesen geschaffen, dessen barbarische Grausamkeit mich tief unglücklich gemacht und mein Gewissen für immer aufs Furchtbarste belastet hatte. Ich war nun daran, ein zweites Geschöpf zu bilden, von dessen Eigenschaften ich im Voraus ja auch nichts wissen konnte. Es konnte noch viel tausendmal schlimmer werden als sein Vorgänger und ebenfalls an Mord und Grausamkeit seine Freude haben. Jener hatte ja geschworen, dass er sich aus dem Angesicht der Menschheit zurückziehen und sich in irgendeiner Wüste verbergen werde, aber wer bürgte mir dafür, dass die neue Kreatur sich dem Pakt, der vor ihrer Entstehung geschlossen ward, fügen würde? Es war auch nicht unmöglich, dass die beiden Ungeheuer sich gegenseitig mißfielen, denn mein Dämon hatte schon seinen eigenen Anblick hassen gelernt und war vielleicht enttäuscht, wenn ihm seine Hässlichkeit in weiblicher Gestalt gegenübertrat. Auch das neu geschaffene Weib konnte sich vielleicht, entsetzt von der Missgestalt seines Genossen, abwenden und an der menschlichen Schönheit Gefallen finden. Mein Dämon war dann wieder allein, nur daß ihn das Bewußtsein, sogar von seinesgleichen verabscheut zu werden, noch rasender machte. Und wenn sie nun wirklich aneinander gefallen fanden und zusammen Europa verließen, war es da nicht selbstverständlich, daß ihrer Verbindung Nachkommenschaft entsprang, und war dieses Geschlecht von Teufeln nicht ganz geeignet, die Existenz des Menschengeschlechts zu gefährden, sie zumindest aber zu einer schreckensvollen zu machen? Durfte ich um meinetwillen einen solchen Fluch auf die kommenden Generationen laden? Ich hatte mich durch die Sophismen des Dämons bestimmen lassen, und seine fürchterlichen Drohungen hatten meinen Widerstand gebrochen. Nun kam mir zum ersten Male die ganze Verruchtheit meines Versprechens zum Bewusstsein. Ich schauderte bei dem Gedanken, daß man in späteren Zeiten meinem Andenken fluchen werde als dem eines Mannes, der um seines eigenen Friedens willen die ganze Existenz der Menschheit verkauft hatte. Ich zitterte, und mein Herzschlag stockte, und als ich aufsah, stand am Fenster mein Dämon. Ein teuflisches Grinsen verzerrte sein Antlitz, wie er mich an der Arbeit sah, die er mir aufgezwungen. Also war er mir tatsächlich gefolgt. Er hatte sich in Wäldern und Höhlen versteckt gehalten und auf den weiten, trostlosen Heiden Zuflucht gesucht. Und nun war er da, um zu sehen, wie weit ich war und um mich an die Erfüllung meines Gelübdes zu erinnern. Als ich dieses Gesicht voll Bosheit und Grausamkeit erblickte, ergriff mich bei dem Gedanken, daß ich mich verpflichtet hatte, ein ihm ähnliches Wesen zu schaffen, eine furchtbare Raserei, und ich zertrümmerte das Werk meiner Hände. Der Dämon sah, wie ich das vernichtete, auf dessen künftige Existenz er seine ganzen Glückshoffnungen aufgebaut hatte, und verschwand mit einem Geheul satanischer Rachsucht vom Fenster. Ich verließ das Laboratorium, verschloss dessen Tür und legte mir selbst das Gelübde ab, diese Arbeit nie wieder aufzunehmen. Dann suchte ich mit schwankenden Schritten mein Schlafgemach auf. Ich war allein, niemand in meiner Nähe, der sich bemüht hätte, das Dunkel zu lichten, das meine Seele umgab, und mir die quälenden Gesichte zu verscheuchen. Einige Stunden stand ich so am Fenster und starrte auf die See hinaus. Sie war fast regungslos, denn unter dem sanften Schein des Mondes hatte sich der Wind, wie die ganze übrige Natur, schlafen gelegt. Auf der dunklen Wasserfläche lagen, noch um eine Nuance dunkler, einige Fischerboote, und zuweilen tönten aus der Ferne die Rufe der Fischer herüber. Die tiefe Stille tat mir wohl, wenn ich mir dessen vielleicht auch nicht ganz bewusst wurde. Plötzlich hörte ich Ruderschläge am Ufer, und jemand landete in der Nähe meines Hauses. Wenige Augenblicke später hörte ich ein Geräusch an meiner Tür, als wenn man versuchte, sie leise zu öffnen. Ich zitterte am ganzen Leibe, denn ich hatte schon eine Ahnung, wer da Einlass begehrte, und hätte am liebsten einen der Landleute gerufen, die nicht weit von mir wohnten. Aber ich hatte ein Gefühl der Ohnmacht, das man zuweilen in schweren Träumen empfindet. Man möchte gern einem unheimlichen Verfolger entfliehen, kann aber nicht von der Stelle, als sei man festgewurzelt. Dann hörte ich schwere Tritte auf dem Flur. Die Tür öffnete sich, und herein trat der Gefürchtete. Er schloss hinter sich ab, kam auf mich zu und sagte mit sanfter Stimme, »Warum hast du dein begonnenes Werk zerstört? Was soll das bedeuten? Hast du im Sinne, dein Wort zu brechen? Ich habe Not und Elend erduldet. Ich bin mit dir von der Schweiz fortgegangen. Ich wanderte verstohlen an den Ufern des Rheines entlang und überkletterte mühsam die steilen Hügel. Ich habe mich monatelang auf den Heiden Englands und den schottischen Steinwüsten verborgen gehalten. Ich habe keine Mühsal, keinen Hunger, keine Kälte gescheut, um in deiner Nähe zu bleiben. Darfst du da meine ganzen Hoffnungen vernichten? Verfluchter! Natürlich breche ich mein Wort. Niemals werde ich mich dazu hergeben, mein Wesen zu schaffen, das dir an Hässlichkeit und Verruchtheit gleicht. Elender Sklave, darum also habe ich mich herbeigelassen, mit dir zu verhandeln? Aber vergiss nicht, dass ich dich in der Gewalt habe. Du meinst wirklich, du seist schon elend? Ich kann dich so unglücklich machen, dass du den Tag verfluchst, an dem du das erste Mal das Licht der Welt sähst. Du bist mein Schöpfer. Aber ich bin dein Gebieter. Du hast zu gehorchen. Die Zeit meiner Unentschlossenheit ist nun vorüber, und du kannst tun, was du willst. Deine Drohungen helfen gar nichts. Ich werde das Verbrechen nicht begehen, das du von mir forderst. Im Gegenteil, je mehr du drohst, desto fester bin ich entschlossen, dir keine Genossin zu schaffen. Soll ich kalten Blutes einen Dämon mehr auf die arme Welt loslassen, dessen Dasein Mord und Verderben bedeutet? Geh, ich bleibe fest, und deine Worte können höchstens mich noch zornig machen.« Das Ungeheuer sah, daß ich festen Willens war, und knirschte in hilfloser Wut mit den Zähnen. »Soll denn jeder Mensch«, schrie er, »ein Weib finden, das er in die Arme schließen kann, und jedes Tier sein Weibchen haben, und soll ich allein bleiben? Ich hatte das Beste gewollt, und das vergilt man mir mit Hass und Abscheu. Meinetwegen, hasse mich, aber sei auf der Hut. Dein Leben soll in Gram und Leid dahinfließen, und bald wird der Riegel fallen, der dich von aller Freude abschließen soll. Du sollst nicht glücklich sein, während ich nach einem bisschen Licht und Freude schmachte. Du kannst alle meine Wünsche unterdrücken, aber nicht meine Rache. Die Rache soll mir heilig sein und mir vorgehen vor Sonne und Nahrung, und wenn ich untergehe, dann mußt vorher du, mein Tyrann, mein Quäler, dem Lichte geflucht haben, das deinem Elend geleuchtet. Hüte dich, ich fürchte nichts, und deshalb bin ich stark. Ich will listig wie eine Schlange warten, bis ich dir den Giftzahn ins Fleisch schlagen kann. Du sollst das Unrecht bereuen, das du an mir getan. Geh, Satan, und vergifte nicht weiter die Luft mit dem Atem deiner Bosheit. Ich habe dir gesagt, was mein Wille ist, und nichts soll mich mehr zu einem Schurken machen, der an seinem Worte rütteln lässt. Geh, ich bin unerbittlich. Nun gut, ich gehe, aber verlasse dich darauf, in deiner Brautnacht werde ich bei dir sein. Ich sprang auf ihn zu und schrie, Elender, ehe du mein Todesurteil sprichst, sieh zu, dass du selbst heil bist. Ich wollte ihn ergreifen, aber er entwand sich leicht meinen Händen und stürzte eilig aus dem Hause. Ich sah ihn einige Augenblicke später in seinem Boote, das pfeilschnell durch die Wellen dahinschoss und sich bald im Dunkel verlor. Nun war es wieder still um mich her, aber in meinen Ohren klangen seine Worte. Ich brannte vor Begierde, den Räuber meines Friedens zu verfolgen und ihn ins Meer zu stürzen. In größter Erregung eilte ich in meinem Zimmer auf und nieder, und allerlei Gedanken fuhren mir wirr durch den Kopf. Warum war ich ihm nicht gleich nachgelaufen, um mich mit ihm im Kampfe auf Leben und Tod zu messen? Aber nun war es geschehen. Er war mir entkommen und hatte sein Schiff dem Festland zugesteuert. Dann fielen mir wieder seine Worte ein. »Ich werde in deiner Brautnacht bei dir sein.« Das also war der Tag, an dem sich mein Geschick entscheiden mußte. Dann sollte ich sterben, ein Opfer seines Hasses. Ich empfand nicht die geringste Furcht, aber als ich daran dachte, wie meine arme Elisabeth leiden mußte, wenn ihr der Geliebte von grausamer Hand hinweggerafft wurde, da flossen die Tränen, die ersten, die ich seit langer Zeit wieder geweint, über meine Wangen, und ich schwor mir, nicht ohne erbitterten Kampf zu fallen. Auch diese Nacht ging vorüber, und leuchtend stieg die Sonne aus dem Meere empor. Ich wurde wieder ruhiger, wenn man den Zustand als Ruhe bezeichnen kann, in dem rasende Erregung der tiefsten Verzweiflung Platz macht. Ich verließ das Haus, in dem sich die schreckliche Unterredung mit meinem Dämon abgespielt hatte, und begab mich an den Strand. Ich hatte den Wunsch, dass ich mein weiteres Leben auf dieser öden Steinklippe hinbringen dürfte. Ein hartes Leben, das ist wahr, aber frei von jedem unerwarteten Schicksalsschlag. Wenn ich in meine Heimat zurückkehrte, dann geschah es nur, um meinem Ende entgegenzugehen oder die meinen unter den grausamen Fingern des Dämons, dem ich selbst das Dasein gegeben, verbluten zu sehen. Rastlos eilte ich am Ufer hin und her. Als es Mittag wurde und die Sonne schon hoch stand, warf ich mich ins Gras und verfiel in einen tiefen Schlaf. Ich hatte die ganze vorige Nacht gewacht, meine Nerven schmerzten und meine Augen waren entzündet, doch der Schlaf erquickte mich, und als ich wach wurde, fühlte ich wieder, dass ich ein Mensch war, wie die anderen. Das gab mir meine Fassung wieder, wenn auch die Worte meines Todfeindes noch in meinen Ohren klangen wie Grabgeläute, fern, aber deutlich. Die Sonne stand bereits tief am Horizont. Ich stillte eben meinen rasenden Hunger mit einigen Brötchen, als ich ein Boot herankommen sah. Ein Mann der Besatzung sprang ans Land und übergab mir ein Paket, Es enthielt Briefe von Genf und einen weiteren von Clerwell, der mich bat, zu ihm zu kommen. Er schrieb mir unter anderem auch, dass die Zeit, die er an seinem jetzigen Aufenthaltsort verbringe, für ihn nutzlos sei und dass die Freunde, die er in London gewonnen, ihm nahelegten, zurückzukehren und die Vorbereitungen für die Reise nach Indien zu treffen. Er könne seine Abfahrt nicht länger hinausschieben und da er seine große Reise möglichst rasch nach seiner Ankunft in London antreten wolle, möchte ich mich beeilen, damit er noch recht viel mit mir zusammen sein könne. Er schlug mir vor, meinen Aufenthalt auf der Felseninsel sofort zu unterbrechen und in Perth mit ihm zusammenzutreffen, von wo aus wir dann die Fahrt nach London gemeinschaftlich machen würden. Dieser Brief erweckte meine Lebensgeister wieder vollständig und ich beschloss, spätestens in 2 Tagen der einsamen Insel Valais zu sagen. Eine Aufgabe stand mir allerdings bevor, an die ich nur mit Schaudern denken konnte. Nämlich die Verpackung meiner chemischen Utensilien. Zu diesem Zwecke war ich gezwungen, das Zimmer zu betreten und all die schauerlichen Dinge nochmals zu berühren, deren Anblick mich schon krank machen würde. Am nächsten Morgen, kurz nach Tagesanbruch, raffte ich mich auf und öffnete die Tür meines Laboratoriums. Die Reste des fast fertigen Geschöpfes, das ich zerstört hatte, lagen zerstreut auf der Diele umher, und ich hatte das Gefühl, als hätte ich ein lebendiges Wesen zerstückelt. Ich musste einen Augenblick innehalten, um Mut zu fassen, und trat dann ein. Mit zitternden Händen trug ich die Instrumente aus dem Zimmer. Ich durfte aber auch die Überbleibsel meines Werkes nicht liegen lassen, um nicht den Schrecken und den Argwohn der Inselbewohner zu erregen. Ich legte deshalb alles in einen Korb und einige schwere Steine darauf, weil ich beabsichtigte, in der Nacht das Ganze ins Meer zu versenken. Dann setzte ich mich an den Strand, wo ich meine Instrumente reinigte und verpackte. In meinem Innern hatte sich, seit der Dämon mich heimgesucht, ein vollkommener Wandel vollzogen. Vorher hatte ich in düsterer Resignation das Versprechen, das ich gegeben, als etwas angesehen, das unbedingt gehalten werden müsse. Nun aber war es wie ein Schleier von meinen Augen gefallen, und ich meinte seit langer Zeit zum ersten Male wieder ganz klar zu sehen. Der Gedanke, mein Werk nochmals von vorn zu beginnen, war mir dabei gar nicht gekommen. Die Drohungen des Dämons lasteten zwar auf meinem Gemüt, aber es fiel mir gar nicht ein, dass es in meiner Macht lag, diese gegenstandslos zu machen. Es stand in mir unerschütterlich fest, dass ich mit der Schöpfung eines zweiten Wesens mir eine durchaus egoistische und grausame Handlungsweise hätte zu Schulden kommen lassen, und ich wies jeden, auch den leisesten Gedanken zurück, der mich in meiner Überzeugung hätte wanken machen können. Morgens zwischen 2 und 3 Uhr ging der Mond auf. Ich bestieg mit meinem Korbe ein kleines Boot und fuhr etwa 4 Meilen weit in die See hinaus. Es war totenstill. Einige Schiffe segelten landwärts, aber ich hielt mich möglichst weit von ihnen entfernt. Ich mied so ängstlich das Antlitz meiner Mitmenschen, als sei ich daran, ein schweres Verbrechen zu begehen. Als der Mond einige Zeit hinter einer dicken schwarzen Wolke verschwand, hielt ich den richtigen Augenblick für gekommen und schleuderte den Korb mit seinem unheimlichen Inhalt in das dunkle Wasser. Gurgelnd sank er in die Tiefe, und ich ruderte dann eilends davon. Der Himmel hatte sich unterdessen überzogen, aber die Luft war rein und kalt, da sich eine steife Nordostbrise erhob. Die Frische tat mir wohl und erfüllte mich mit Behagen, so daß ich beschloss, noch einige Zeit auf dem Wasser zu bleiben. Ich zog die Ruder ein und legte mich auf den Boden des Schiffes. Es war ganz finster geworden, und das Plätschern der Wellen am Kiel tönte beruhigend an mein Ohr, so daß ich bald in tiefen Schlaf versank. Wie lange ich mich da draußen hatte treiben lassen, weiß ich nicht. Jedenfalls stand die Sonne schon hoch am Himmel, als ich die Augen öffnete. Der Wind war stärker geworden, und schwere Wellen mit weißen Kämmen drohten, mein kleines Boot zum Kentern zu bringen. Ich orientierte mich nach der Sonne und stellte fest, daß der Nordost noch anhielt und mich weit von der Küste abgetrieben zu haben schien. Zuerst beabsichtigte ich, meinen Kurs zu ändern, erkannte aber, dass das unmöglich sei, weil bei diesem Versuch sofort mein Boot volllaufen mußte. Ich mußte mich also vor dem Winde treiben lassen. Ich muß gestehen, daß mir ziemlich unbehaglich zumute war. Ich hatte keinen Kompass bei mir, und da ich mit der Geographie jener Landstriche nicht sehr vertraut war, bildete die Orientierung nach der Sonne nur einen sehr unzuverlässigen Notbehelf. Wenn es mich hinaustrieb auf den Atlantischen Ozean, dann war mir der Hunger todsicher. Wenn nicht vorher schon die Wogen, die sich rings um mich auftürmten und an mein Boot klatschten, mich verschlangen. Ich war bereits ziemlich lange unterwegs und ein brennender Durst quälte mich. Ich starrte zum Himmel, über den in fliegender Hast Wolke auf Wolke dahin eilte. Ich starrte auf die Wasserwüste, die über kurz oder lang mein Grab werden mußte. »Nun bleibst du doch Sieger, du, mein Feind«, rief ich in die Öde hinaus. Ich dachte an Elisabeth, an meinen Vater, an Clarewell, die ich schutzlos zurückließ, und an denen der Dämon seinen Blutdurst und seine unerbittliche Rachsucht stillen würde. Der Gedanke erfüllte mich mit so furchtbarer Angst und mit solchem Entsetzen, dass noch jetzt, da sich schon der Vorhang über meiner Tragödie zu senken beginnt, mein Blut erstarrt. Stunde um Stunde kroch so in tödlicher Langeweile dahin. Die Sonne näherte sich dem Horizont, der Wind flaute ab und die See begann sich zu glätten, aber an die Stelle der rollenden Wogen trat eine starke Dünung. Mir ward so übel, dass ich nicht mehr imstande war, die Ruder zu führen. Plötzlich tauchte vor meinen Augen eine hohe Steilküste auf. Trotz meiner tiefen Erschöpfung rann mir bei dem Bewusstsein meiner nahenden Rettung frischer Lebensmut durch die Adern und Freudentränen flossen über meine Wangen herab. Wie rasch sich doch unsere Gefühle ändern und wie seltsam es ist, dass wir selbst im äußersten Elend so sehr am Leben hängen. Aus meinem Mantel konstruierte ich mir ein Segel und steuerte auf das Land zu. Es war eine wilde Felsenküste, die da vor mir lag, aber als ich näher kam, erkannte ich, dass ich in der Nähe menschlicher Wohnstätten war. Boote lagen am Ufer. Aufmerksam suchte ich mit den Augen die Küste ab und stieß einen Freudenschrei aus, als ich hinter einer felsigen Landzunge die Spitze eines Kirchturmes emporragen sah. Ich beschloss, direkt auf die Ansiedlung loszufahren, da ich hoffen konnte, dort am ehesten Speise und Trank zu erhalten. Glücklicherweise hatte ich genug Geld bei mir. Als ich die Landzunge umfahren hatte, lag ein kleines, hübsches Städtchen vor mir und innige Freude zog durch mein Herz, wie ich in dem geschützten Hafen landete. Ich war damit beschäftigt, mein Boot festzumachen und das Notsegel abzunehmen, als ich bemerkte, dass sich eine Anzahl Menschen herandrängte. Sie schienen sehr erstaunt über meine Ankunft, aber anstatt mir behülflich zu sein, flüsterten sie einander zu und machten Gebärden, die mich unter anderen Umständen ernstlich beunruhigt hätten. Immerhin bemerkte ich, dass sie sich Englisch unterhielten und rief ihnen deshalb in dieser Sprache zu: »Hallo, meine Freunde, wollt ihr so gut sein und mir sagen, wie die Stadt hier heißt?« »Das werdet ihr noch bald genug erfahren«, entgegnete mir ein Mann mit rauer Stimme. »Es kann recht gut sein, dass ihr an einem Platze gelandet seid, der nicht nach eurem Geschmack ist, und man wird euch sicherlich nicht fragen, wo ihr wohnen wollt.« Ich war aufs Äußerste überrascht, so ungastlich aufgenommen zu werden, und die düsteren wilden Gesichter der umherstehenden Menschen brachten mich aus der Fassung. »Warum gebt ihr mir eine so grobe Antwort?« fragte ich. »Es ist doch sonst keine Gewohnheit der Engländer, Fremde in dieser Weise zu empfangen.« »Ich weiß nicht, was die Engländer für Gewohnheiten haben«, sagte der unfreundliche Mann wieder, »aber die Iren haben die Gewohnheit, jeden Fremden zu hassen.« Während dieser unerquicklichen Auseinandersetzung bemerkte ich, dass sich immer mehr Leute ansammelten. Ihre Gesichter zeigten ein Gemisch von Neugierde und Wut, was mich unangenehm berührte und mich mit Sorge erfüllte. Ich fragte nach dem Gasthause, erhielt aber keine Antwort. Ich ging deshalb auf die Stadt zu, um mich allein zurechtzufinden, und die Menge schloss sich mir murmelnd und grollend an. Plötzlich kam ein unheimlich aussehender Kerl auf mich zu, legte mir die Hand auf die Schulter und sagte: »Kommen Sie mit her, zu Herrn Kirwin. Sie müssen sich über Ihre Person ausweisen.« »Wer ist Herr Kirwin?« »Warum habe ich mich über meine Person auszuweisen? Ist das nicht ein freies Land?« »Ja, Herr, frei für ehrliche Leute.« »Herr Kirwin ist Bürgermeister, und Sie werden sich wegen des Todes eines Mannes zu verantworten haben, den man heute Nacht ermordet hier vorfand.« Diese Antwort erschreckte mich, aber ich fasste mich rasch. Ich war unschuldig, das konnte ich mühelos beweisen. Deshalb folgte ich der Aufforderung ohne weiteres und wurde nach einem der schönsten Häuser der Stadt gebracht. Ich war am Umsinken vor Schwäche und Hunger, aber in Anbetracht der Menge, die mich umgab, hielt ich es für geraten, meine ganze Kraft aufzubieten, damit mir nicht die Schwäche als ein Beweis der Schuld ausgelegt werde. Ich hatte ja keine Ahnung von dem Entsetzlichen, das mir die nächsten Augenblicke bringen mußten und gegen das alle Schande und der Tod selbst ein Kinderspiel sind. Ich muß einen Moment aussetzen, denn ich bedarf all meiner Kraft, um die erschrecklichen Ereignisse, die nun folgten, geordnet erzählen zu können. Ende von 20. Kapitel, gelesen von Crowings. Abschnitt 23 von Frankenstein oder Der moderne Prometheus von Mary W. Shelley. Übersetzt von Heinz Wittmann. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. 21. Kapitel. Man führte mich vor den Bürgermeister, einen alten, wohlwollenden Mann, dem Ruhe und Milde auf dem Gesicht geschrieben standen. Er sah mich zuerst streng an und fragte dann, wer sich als Zeuge in der Angelegenheit melden wolle. Etwa ein Dutzend Männer traten vor. Der Bürgermeister befahl einem von ihnen zu beginnen. Er erzählte, dass er in der vergangenen Nacht mit seinem Sohne und seinem Schwager Daniel Nugent etwa um 10 Uhr vor einer drohenden Nordbrise Schutz im Hafen gesucht habe. Es sei sehr dunkel gewesen, da der Mond noch nicht am Himmel stand. Sie seien nicht im Hafen selbst an Land gegangen, sondern, wie es ihre Gewohnheit war, in einer kleinen Bucht etwa 2 Meilen davon entfernt. Sie seien dann mit den Fischereigeräten ausgestiegen und am Strande entlang gegangen. Plötzlich sei er mit dem Fuße an etwas angestoßen und der Länge nach in den Sand gefallen. Seine Begleiter wären dann mit den Laternen herbeigeeilt, um ihm zu helfen. Bei näherem Zusehen hätten sie dann entdeckt, dass ein Leichnam am Boden lag. Sie hätten zuerst vermutet, dass es ein Ertrinkender sei, den das Meer hier angeschwemmt, aber nach einer kurzen Untersuchung hätten sie festgestellt, dass die Kleider des Mannes gar nicht nass und der Körper noch warm sei. Sie hätten ihn dann in die nahegelegene Hütte einer alten Frau getragen und dort, allerdings vergebens, versucht, ihn ins Leben zurückzurufen. Der Tote sei ein hübscher Mann von etwa 25 Jahren gewesen. Er sei offenbar erwürgt worden, denn außer schwarzen Fingerabdrücken am Halse habe er kein Zeichen einer geschehenen Gewalttat finden können. Der erste Teil der Darstellung interessierte mich keineswegs, als aber der Fingereindrücke Erwähnung getan wurde, dachte ich an die Ermordung meines Bruders und wurde außerordentlich erregt. Meine Knie schwankten und vor den Augen wurde mir schwarz, so daß ich mich an einem Stuhle festhalten mußte. Der Bürgermeister beobachtete mich sehr scharf und zog jedenfalls ungünstige Schlüsse aus meinem Verhalten. Der Sohn des Fischers bestätigte die Aussage des Alten. Als David Nugent aufgerufen ward, fügte er hinzu, daß er beschwören könne, gerade ehe sein Schwager zu Boden fiel, ein einzelnes Boot, nur mit einem Mann besetzt, nahe der Küste gesehen zu haben. Das karge Licht hätte ja die Gegenstände nicht genau erkennen lassen, aber er müsse sich sehr täuschen, wenn es nicht das gleiche Boot gewesen sei, mit dem ich vor kurzem angekommen war. Eine Frau, die in der Nähe der Küste wohnte, gab an, dass sie etwa 1 Stunde, ehe sie von der Auffindung des Leichnams hörte, unter der Tür ihres Hauses gestanden sei, um nach den Fischern Ausschau zu halten, und dass sie ein Boot mit nur einem Mann Besatzung von dem gleichen Punkt der Küste hätte abstoßen sehen, wo man später den Toten fand. Eine andere Frau bestätigte die Angabe der Fischer, dass der Körper, den man ihr ins Haus gebracht, noch nicht kalt gewesen sei. Sie hätten ihn in ein Bett gelegt und abgerieben, und Daniel sei nach der Stadt zu einem Arzt gelaufen, aber es sei zu spät gewesen. Einige Leute wurden wegen meiner Landung vernommen. Sie sagten übereinstimmend aus, dass der heftige Nordwind mich recht gut wieder an die Stelle hätte zurücktreiben können, von wo ich in See gestochen sei. Außerdem gaben sie an, sie hätten den Eindruck gehabt, als sei der Leichnam von einer anderen Stelle aus herbeigebracht worden und dass ich wahrscheinlich, weil ich die Küste nicht kannte, keine Ahnung hatte, dass die Stadt so nahe am Tatort liege und deshalb unbedenklich im Hafen gelandet sei. Nachdem Kirwin das Verhör beendet hatte, ordnete er an, dass ich in den Raum geführt würde, wo der Leichnam aufgebahrt lag, um zu sehen, welchen Eindruck dieser Anblick auf mich machen würde. Wahrscheinlich war er auf diese Idee gekommen, weil er bemerkt hatte, wie sehr mich die Schilderung der Ereignisse angriff. Ich konnte nicht umhin zu fühlen, dass sich die Beweiskette mühelos schließen ließ. Aber da ich ja an dem Abend, an dem man die Leiche gefunden hatte, noch mit mehreren Bewohnern meiner Insel gesprochen hatte, konnte ich verhältnismäßig ruhig den Ereignissen ins Auge sehen. Ich trat in das Zimmer, wo der Tote lag, und begab mich an den Sarg. Wie könnte ich die Gefühle schildern, die mich da ergriffen? Noch heute denke ich mit Entsetzen und Verzweiflung an diesen Augenblick. Das Verhör, die Anwesenheit des Bürgermeisters und der Zeugen, war mir wie ein Traum, als ich da vor mir den leblosen Körper Claire Wells liegen sah. Ich rang nach Atem und warf mich schluchzend über den Leichnam. »Hat mein Wahnwitz nun auch dir das Leben gekostet, mein lieber Henry?« Zwei fielen dem Bürger schon zum Opfer, und der anderen wartet noch ihr grauenhaftes Schicksal. Aber du, mein Freund, mein Wohltäter! Ich konnte das Leid nicht mehr tragen und brach zusammen. Mein heftiges Fieber war die Folge dieser tiefen Erregung. 2 Monate lag ich zwischen Leben und Tod, und meine Fieberrasereien waren, wie man mir nachher erzählte, schrecklich. Ich beschuldigte mich selbst, Wilhelm und Justine und Clarewell hingemordet zu haben. Ich flehte meine Wärter an, mir bei der Vernichtung des Dämons, der mich verfolgte, behülflich zu sein. Dann fühlte ich wieder den harten Griff des Ungeheuers an meinem Halse und brüllte in wahnsinniger Todesangst. Herr Kirwin war der Einzige, der meine Muttersprache und damit auch das verstand, was ich in meinen Fieberphantasien sprach. Die anderen mochten schon an meinen Krämpfen und meinem Geschrei genug haben. Warum konnte ich nicht sterben? Elender als ich war nie ein Menschenkind gewesen. Warum ward mir nicht Vergessenheit und Ruhe zuteil? Welche ungeheure Widerstandskraft mußte ich haben, um all das ertragen zu können, mit dem ich das Schicksal bedachte? Aber ich war verdammt, weiter zu leben, und 2 Monate später erwachte ich zum Bewusstsein. Ich fand mich auf einem schlechten Bett liegend. Das Fenster war stark vergittert, die Türen doppelt und dreifach verriegelt, und um mich brütete das trostlose Halbdunkel einer Kerkerzelle. Es war Morgen, wenn ich mich recht erinnere. Ich hatte all die traurigen Ereignisse vergessen, aber als ich mich umsah, kam mir alles wieder ins Gedächtnis, und ich weinte bitterlich. Das Geräusch weckte eine alte Frau, die neben meinem Bette in einem Schaukelstuhl geschlafen hatte. Es war eine Wärterin, die Frau eines der Aufseher, und ihr Gesicht wies unverkennbar die charakteristischen Züge dieser Menschenklasse auf. Es war hart und roh, wie abgestumpft von dem immerwährenden Anblick des Elends. In gleichgültigem Tone sprach sie mich auf Englisch an, und mir war, als hätte ich diese Stimme während meiner Krankheit schon öfter gehört. »Sind Sie wieder gesund, Herr?« Ich antwortete mit schwacher Stimme, »ich glaube, ich bin es. Aber wenn das, was mich umgibt, Wirklichkeit ist und kein böser Traum, dann wäre es mir bei Gott lieber, ich wäre nicht mehr zum Dasein erwacht.« »Allerdings«, sagte die Alte, »glaube ich auch, dass es besser wäre, Sie wären abgefahren, denn es wird Ihnen nicht gut gehen, aber das geht mich ja nichts an. Ich bin als Pflegerin Ihnen zugewiesen und habe mein Möglichstes für Sie getan. Ich habe ein gutes Gewissen, wenn nur jeder ein solches hätte.« Ich wandte mich empört von der Frau ab, die mit einem kaum dem Tode entronnenen Menschen so herzlos sprechen konnte. Ich fühlte mich schwach und niedergeschlagen und konnte mich nicht aufraffen, über das Geschehene nachzudenken. Mein ganzes Leben war wie mit einem Schleier bedeckt, so daß ich nicht glauben konnte, es sei Wirklichkeit. Als ich dann imstande war, mir Rechenschaft abzulegen, wurde ich unruhig, die Dunkelheit bedrückte mich. Niemand war da, der mir die Hand gedrückt oder ein liebevolles Wort mit mir gesprochen hätte. Der Arzt kam und verschrieb mir etwas, das die Wärterin zubereitete. Jener trug die äußerste Gleichgültigkeit gegen mich zur Schau, während das brutale Gesicht der Letzteren Verachtung zum Ausdruck brachte. Wer konnte auch ein Interesse am Leben eines Mörders haben, als der Henker, der seines Lohnes nicht verlustig gehen wollte? Das waren meine Gedanken. Aber bald bemerkte ich, dass Herr Kirwin wirklich gütig, fast väterlich für mich gesorgt hatte. Er hatte den besten Raum im ganzen Gefängnis, er war ja auch noch armselig genug, für mich herrichten lassen und mich in die Obhut eines Arztes und einer Wärterin gegeben. Er kam allerdings selten zu mir, denn wenn es auch sein Bestreben war, die Leiden der Menschen zu lindern, so scheute er sich doch, den Rasereien eines wahnsinnigen Mörders zuzuhören. Er sah ja oft nach, ob ich nicht vernachlässigt würde, aber mich selbst besuchte er nur kurz und in langen Zwischenräumen. Es war unterdessen etwas besser mit mir geworden. Ich saß in einem Lehnstuhl, die Augen halb geschlossen und mit totenfarben im Gesicht. Tiefste Niedergeschlagenheit hatte sich meiner bemächtigt, und ich überlegte mir öfter, ob es nicht besser sei, den Tod zu suchen, als sich an ein Leben anzuklammern, das mir doch nur mehr unermeßliches Leid zu geben hatte. Mich hatte weiter nichts zu tun, als mich schuldig zu bekennen, um unschuldiger noch als damals Justine dem Gesetz zu verfallen. Das waren meine Gedanken, als ich die Türe meiner Zelle öffnete und Herr Kirwin eintrat. Sein Gesicht drückte Mitleid und Güte aus. Er zog einen Stuhl neben den meinen und begann auf Französisch: »Ich glaube, Ihr Aufenthalt schadet Ihnen. Kann ich etwas für Ihre Bequemlichkeit tun?« »Ich danke Ihnen, aber es hat ja doch keinen Zweck für mich. Wie sollte ich mich auf Erden je noch wohlfühlen können?« »Ich weiß, dass das Mitleid eines anderen Ihnen nur wenig Erleichterung bringen kann, nachdem Sie ein seltsames Geschick so tief niedergebeugt hat. Aber ich hoffe, dass Ihr Gemüt bald wieder froher sein wird, denn es liegen unzweideutige Anzeichen vor, dass Sie von der Schuld freigesprochen werden müssen. Das ist meine geringste Sorge. Ich bin einmal durch eine Reihe ungewöhnlicher, schrecklicher Ereignisse zum elendsten Menschen geworden. Ihm das Leben so mitgespielt, dem kann der Tod nichts Fürchterliches mehr bedeuten. Ich gebe zu, dass es nichts Schlimmeres geben kann als dieses seltsame Zusammentreffen von allerlei Umständen, die Sie aufregen und betrüben mussten. Erst trägt Sie ein merkwürdiger Zufall an eine Küste, deren Bewohner sonst weit und breit wegen ihrer Gastfreundlichkeit bekannt sind. Man ergreift Sie und legt Ihnen einen Mord zur Last. Der erste Anblick, der sich Ihnen bietet, ist der Leichnam Ihres Freundes, der in so unbegreiflicher Weise ermordet wurde und den eine unbekannte Hand gerade dahingelegt haben muß, wo Sie landeten. Bei all der Erregung, die ich empfand, als mir Herr Kirwin nochmals das Geschehene aufführte, fiel es mir doch auf, dass er so genau über mich informiert war. Er mochte mir diesen Gedanken vielleicht vom Gesicht abgelesen haben, denn er fügte eilig hinzu: »Kurz nachdem Sie erkrankt waren, brachte man mir Ihre Papiere. Ich suchte darin nach Angaben über Ihre Familie, damit ich diese von Ihrem Missgeschick und Ihrer Erkrankung benachrichtigen könnte. Ich fand auch einige Briefe, aus deren Anrede ich entnahm, dass sie von Ihrem Vater geschrieben waren. Ich schrieb sofort nach Genf. Es sind nun fast 2 Monate. Aber Sie sind noch krank und zittern. Ich darf Ihnen also keine Aufregung bereiten.« »Die Ungewissheit ist viel schlimmer als die grausamste Wirklichkeit. Erzählen Sie mir, wer ermordet wurde, wessen Tod ich nun zu beweinen habe.« »Ihre ganze Familie ist wohlauf«, sagte Herr Kirwin gütig. »Und es ist jemand da, Sie zu besuchen.« Ich weiß nicht, wie es kam, aber ich glaubte, dass mein Dämon da sei, um sich über mein Unglück zu freuen und mir Clarewells Tod vorzuhalten. Vielleicht in der Hoffnung, dass ich seinen satanischen Wünschen nun entsprechen werde. Ich legte deshalb die Hand vor die Augen und schrie in furchtbarer Todesangst: »Oh, schaffen Sie ihn fort, ich kann ihn nicht sehen, um Gottes Willen, lassen Sie ihn nicht herein!« Herr Kirwin sah mich bekümmert an, er schien diesen Gefühlsausbruch für einen Beweis meiner Schuld zu halten und sagte in ernstem Tone: »Ich hätte gedacht, junger Mann, dass Ihnen Ihr Vater sehr willkommen sein müsste, Sie aber weigern sich so heftig, ihn zu sehen.« »Mein Vater?« rief ich, indem sich meine Angst in hohe Freude verwandelte. »Wirklich, mein Vater! Wie gut von ihm, dass er kommt, aber wo ist er? Warum lässt man ihn nicht ein?« Der Bürgermeister wurde nun wieder freundlicher und erhob sich, indem er der Wärterin einen Wink gab, die Zelle zu verlassen. Während sie beide hinausgingen, trat mein Vater ein. Wie glücklich war ich, das alte, liebe Gesicht zu sehen! Ich streckte meinem Vater die Hand entgegen und sagte: »Also bist du gesund? Und wie geht es Elisabeth? Wie geht es Ernst?« Die Antwort meines Vaters beruhigte mich, und ein schwacher Schimmer von Freude zog in mein gequältes Herz. »Wo muss ich dich antreffen, mein armes Kind?« sagte mein Vater, indem er traurig auf das vergitterte Fenster und die armselige Einrichtung blickte. »Du hast uns verlassen, um dein Glück zu suchen, aber es scheint kein Glücksstern über dir zu leuchten. Und der arme Clarewell!« Schwach wie ich noch war, wurde ich vom Schmerz überwältigt, als ich diesen Namen hörte, und aus meinen Augen floss ein heißer Tränenstrom. »Es ist leider wahr, lieber Vater«, entgegnete ich, »dass ein Unstern über mir schwebt, und ich scheine für ein ganz besonderes Schicksal bestimmt zu sein, sonst wäre ich am Sarge Henrys sicherlich gestorben.« Allzu lange war es uns nicht vergönnt, beisammen zu bleiben, denn meine noch sehr schwache Gesundheit gebot äußerste Vorsicht. Herr Kirwin trat ein und riet mir, mich nicht allzu sehr anzustrengen, aber mein Vater war mein guter Engel gewesen und seiner Anwesenheit hatte ich meine Genesung zu verdanken. Wenn auch meine Krankheit gewichen war, so konnte ich doch einer tiefen Melancholie nicht Herr werden. Ich sah immer noch Clerwell vor mir, tot und bleich. Oftmals erregte mich die Erinnerung so stark, dass meine Freunde einen Rückfall befürchteten. Warum auch sorgten sie so für mein zerstörtes, elendes Dasein? Sicherlich nur deswegen, dass ich meinem Schicksal nicht entgehen konnte, dass ich nun seiner Erfüllung näherte. Bald, sehr bald wird der Tod kommen und mich von der Qual befreien, die mich zu Boden drückt. Damals war die Aussicht zu sterben sehr gering. Und oft sehnte ich mich nach einem elementaren Ereignis, das mich und meinen Feind zu Staub zermalmte. Unterdessen kam der Tag der Verhandlung näher. Ich war schon 3 Monate im Gefängnis, und wenn ich mich auch vor Schwäche kaum auf den Beinen halten konnte, so musste ich doch eine Reise von nahezu 100 Meilen unternehmen, um die Hauptstadt der Grafschaft zu erreichen, wo der Gerichtshof tagte. Herr Kirwin hatte sich alle erdenkliche Mühe gegeben, Entlastungszeugen für mich beizubringen und mir einen tüchtigen Verteidiger zu besorgen. Allerdings blieb es mir erspart, als Angeklagter vor dem Gericht zu erscheinen, das über Leben und Tod entschied. Die vorsitzenden Richter hatten die Anklage fallen lassen, da erwiesen war, dass ich zu der Zeit, als der Leichnam meines Freundes gefunden ward, mich auf einer der Orkney-Inseln aufhielt. 14 Tage später war ich frei. Mein Vater war überglücklich, dass ich den Qualen eines Verhörs entgangen war, dass ich wieder frische Luft atmen und bald in mein Heimatland zurückkehren durfte. Ich konnte mich nicht in gleichem Maße freuen, denn in meinem Gemütszustande war mir das Leben verhaßt, ob mich die Mauern eines Gefängnisses oder eines Palastes umgaben. Mein Dasein war auf ewig vergiftet, und wenn mir auch die Sonne leuchtete, wie all den frohen, glücklichen Menschen um mich her, so umgab mich doch ein undurchdringliches Dunkel, durch das mir 2 Augen entgegenstarrten. Einmal waren es Henrys ausdrucksvolle Augen mit den langen, dunklen Wimpern, die im Tode gebrochen waren, ein andermal meinte ich, die wässrigen Augen meines bösen Dämons zu erkennen. Mein Vater suchte mich auf jede Weise zu zerstreuen. Er erzählte mir von Genf, dass ich nun bald wiedersehen sollte, von Elisabeth und von Ernst, aber meine einzige Antwort waren tiefe, bange Seufzer. Zuweilen empfand ich wieder etwas wie Sehnsucht nach Glück und dachte in schmerzlicher Freude an meine Geliebte, oder ich verlangte in furchtbarem Heimweh, den blauen See und den reißenden Rhon wiederzusehen, die mir von meiner Kinderzeit her lieb und vertraut waren. Meistens aber befand ich mich in einem Zustande starrer Gleichgültigkeit, der nur selten mit Ausbrüchen wilder Verzweiflung abwechselte. Oftmals faßte ich in solchen Augenblicken den Entschluss, meinem verhaßten Dasein ein Ende zu machen, und es bedurfte fortgesetzter Überwachung, um mich von dem letzten Schritt abzuhalten. Nur das Bewusstsein einer Pflicht hielt mich schließlich davon ab, in meinem Egoismus den Qualen mich zu entziehen. Ich mußte unverweilt nach Genf zurückkehren, um über das Leben derer zu wachen, die mir lieber waren als alles auf der Welt. Ich mußte dem Mörder auflauern, denn ich wollte unbedingt das hässliche Gebilde, dem ich eine noch hässlichere Seele eingehaucht, zerstören, wenn es mir gelang, seinen Aufenthalt ausfindig zu machen, oder wenn er es wagte, mir noch einmal gegenüberzutreten. Mein Vater allerdings wünschte, mit der Abreise noch zu warten, weil er fürchtete, dass ich den Anstrengungen der Reise nicht gewachsen sei. Denn ich war tatsächlich ein Wrack, nur ein Schatten meiner selbst, ein Skelett, und heftige Fieber rüttelten immer wieder an meinem schwachen Körper. Da ich aber so sehr drängte, ihr Land zu verlassen, hielt es mein Vater schließlich doch für das Beste, nachzugeben. Wir machten die Reise an Bord eines Seglers, der nach Havre gehen sollte, und gingen vor einer frischen Brise in See fort von der irischen Küste. Es war Mitternacht. Ich lag auf Deck, sah in die Sterne über mir und lauschte dem Plätschern der Wellen an den Schiffsplanken. Ich war froh, dass das Dunkel bald die Gestade Irlands meinen Blicken entzog, und mein Herz pochte stürmisch, wenn ich daran dachte, dass die Heimat vor mir lag. Das Vergangene erschien mir dann wie ein düsterer Traum, aber das Schiff, auf dem ich mich befand, der Wind, der von dem verwünschten Irland herwehte, die Wasser rings um mich, erzählten mir mit zwingender Sprache, daß alles Wahrheit sei, daß mein geliebter Clerwell, mein treuester Freund, meiner wahnwitzigen Schöpfung und damit mir zum Opfer gefallen war. Mein ganzes Leben ließ ich in meinen Gedanken vor mir vorüberziehen, mein stilles Glück, als ich noch im Schoße meiner Familie in Genf weilte, den Tod meiner Mutter und meine Abreise nach Ingolstadt. Ich erinnerte mich mit Schrecken des übernatürlichen Eifers, der mich immer wieder anstachelte, meinen schlimmsten Feind zu schaffen, und der Nacht, in der das Ungetüm Leben gewann. Weiter vermochte ich nicht mehr zu denken, sondern ich weinte bittere Tränen. Seit ich von meinem Fieber einigermaßen wiederhergestellt war, hatte ich mir angewöhnt, jeden Abend eine Dosis Laudanum zu mir zu nehmen, um auf diese Weise den zur Erhaltung meines Lebens nötigen Schlaf zu ermöglichen. Da ich durch die Erinnerung an das Vergangene besonders erregt war, hatte ich an jenem Abend die doppelte Dosis eingenommen und schlief einen tiefen, bleiernen Schlaf. Von meinen Gedanken und Ängsten vermochte er mich ja nicht ganz zu befreien, denn auch im Traume quälten mich alle erdenklichen Dinge. Gegen Morgen legte es sich auf mich wie ein Alb. Ich fühlte den harten Griff meines Dämons an der Kehle und hatte nicht die Kraft, mich loszumachen. Weinen und Seufzen klang in meinen Ohren. Mein Vater, der mich bewachte, hatte gemerkt, dass ich unruhig war, und weckte mich. Eintönig schlugen die Wogen an den hölzernen Leib des Schiffes. Der Himmel über uns war bedeckt. Mein Dämon war nicht hier. Das Bewusstsein, dass jetzt in meinen Schicksalen eine Ruhepause eingetreten sei, gab mir ein Gefühl der Sicherheit, das ich schon lange nicht mehr kannte. Auf meine Seele senkte sich der Zustand friedlichen Vergessens hernieder, dem der Mensch ja besonders zugänglich ist. Ende von 21. Kapitel. Gelesen von Crowings. Abschnitt 24 von Frankenstein oder Der moderne Prometheus von Mary W. Shelley. Übersetzt von Heinz Wittmann. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. 22. Kapitel. Als wir gelandet waren, setzten wir die Reise nach Paris fort. Doch bald merkte ich, dass ich meine Kräfte doch überschätzt hatte und dass ich einige Tage Ruhe haben müsste, ehe ich imstande war, weiterzufahren. Unermüdlich war mein Vater für mich besorgt, aber er wußte ja nicht, wo das Leiden herrührte, und versuchte es deshalb mit ganz ungeeigneten Heilmethoden. Er meinte, dass ich vielleicht in Gesellschaft mich zerstreuen würde, aber ich scheute die Menschen. Nicht, dass ich sie verabscheut hätte, nein, ich wußte, sie alle seien meine Brüder, und selbst für die elendsten und verworfensten unter ihnen hegte ich warme Liebe. Aber ich wußte, daß ich nicht wert war, unter ihnen zu weilen. Ich hatte einen Feind auf sie losgelassen, dessen Freude es war, ihr Blut zu vergießen und sich an ihren Schmerzen und Leiden zu ergötzen. Entsetzt und empört müßten sie mich alle von sich stoßen, wenn sie wüssten, welches Verbrechen ich begangen und welche Gräuel ich verursacht hatte. Mein Vater gab schließlich nach, als er sah, daß mir auf diese Weise auch nicht zu helfen war, und besann sich auf andere Mittel, um meine verzweifelte Stimmung zu vertreiben. Einmal fragte er mich, ob ich denn darunter so leide, daß man mich eines Mordes für schuldig gehalten habe, und suchte mich zu überzeugen, daß das eine übergroße Empfindlichkeit sei. »Ach Gott, Vater«, sagte ich, »wie wenig kennst du mich doch. Die ganze Menschheit wäre nichts mehr wert, wenn ein Verruchter wie ich empfindlich wäre. Justine, die arme, unglückliche Justine, war ebenso unschuldig wie ich und hatte dasselbe zu erleiden. Sie mußte dafür sogar auf das Blutgerüst steigen. Daran bin ich schuld. Ich habe sie so weit gebracht. Wilhelm, Justine und Henry, sie alle fielen durch meine Hand.« Schon während meiner Gefangenschaft hatte mein Vater dieses Geständnis öfter gehört und hielt diese Selbstbeschuldigungen für eine Ausgeburt meiner immer noch kranken Phantasie. Ich vermied es, eine Erklärung zu geben, um nichts von dem Ungeheuer erwähnen zu müssen, das ich geschaffen. Man hätte mich sicher für irrsinnig erklärt, und diese Aussicht allein band mir die Zunge. Außerdem wollte ich mein Geheimnis nicht offenbaren, das die meinen mit ewiger Angst und tiefstem Grauen erfüllen mußte. Ich unterdrückte deshalb meine Sehnsucht nach Mitgefühl und schwieg, wenn ich am meisten das Bedürfnis fühlte, es in die Welt hinauszuschreien, was mich so unglücklich machte. Manchmal konnte ich nicht widerstehen, Worte wie die erwähnten auszusprechen und mir dadurch etwas Erleichterung zu verschaffen, aber ich hütete mich, Erklärungen dazu zu geben. Bei einer solchen Gelegenheit sagte mein Vater aufs Äußerste erstaunt, »Mein Junge, was sind das für Einbildungen? Ich bitte dich, lieber Viktor, sage doch so etwas nicht mehr.« »Ich bin nicht wahnsinnig«, rief ich energisch. »Der Himmel und die Sonne haben gesehen, was ich tat, und sind dessen Zeugen. Ich bin der Mörder der armen Opfer. Durch meine Hand fielen sie. Tausendmal lieber hätte ich mein Blut Tropfen um Tropfen hergegeben, wenn ich damit ihr Leben hätte retten können. Aber ich konnte nicht, Vater, ich konnte nicht.« wenn ich nicht das ganze menschliche Geschlecht verderben wollte. Mein Vater konnte sich der Überzeugung nicht verschließen, dass ich doch geistesgestört sein mußte, und wechselte rasch das Gesprächsthema, um mich auf andere Gedanken zu bringen. Er versuchte, die Erinnerung an die Ereignisse, die sich in Irland abgespielt hatten, in meiner Erinnerung zu verwischen, indem er selbst nie davon sprach und auch nicht erlaubte, dass ich ihrer Erwähnung tat. Mit der Zeit aber wurde ich doch etwas ruhiger. Nicht, als ob meine Seele von dem schweren Druck befreit gewesen wäre, aber ich vermochte, mich so weit zu beherrschen, dass ich nicht mehr in so leidenschaftlicher Weise von meinem Verbrechen sprach. Ich hatte schon genug darunter zu leiden, dass ich mir seiner völlig bewusst war. Mit dem Aufgebot äußerster Willenskraft unterdrückte ich die Stimme in mir, die forderte, dass ich alles der ganzen Welt verkündete, und ich war ruhiger und gefasster als je einmal seit dem Augenblick, der mich inmitten des öden Eismeeres mit meinem Dämon zusammenführte. Wenige Tage, ehe wir Paris verließen, um unsere Reise nach der Schweiz fortzusetzen, erhielt ich folgenden Brief von Elisabeth. Genf, den 18. Mai 1700. Mein lieber Viktor! Mit der größten Freude erfüllte mich deines Vaters Brief aus Paris, denn nun weiß ich, dass du nicht mehr allzu weit entfernt bist und in weniger als 14 Tagen bei mir sein wirst. Mein Geliebter, was mußt du gelitten haben? Jedenfalls siehst du noch viel elender aus als damals, da du Genf verließest. Ich habe einen schlechten Winter hinter mir, denn du kannst dir denken, dass ich in der schrecklichsten Sorge um dich war. Aber ich hoffe wenigstens, dass jetzt Friede und Ruhe in deinem Herzen Einkehr gehalten haben. Allerdings befürchte ich, dass die Gefühle, die dich schon vor einem Jahre so niederdrückten, immer noch vorhanden sind, vielleicht noch vergrößert. Ich möchte dich nicht aufregen, da so viel Unheil auf dir lastet, aber eine Unterredung, die ich kurz vor deiner Abreise mit deinem Vater hatte, zwingt mich, dich um eine Erklärung zu bitten, ehe wir uns wieder in die Augen sehen. »Erklärung, wirst du sagen. Was kann Elisabeth für eine Erklärung meinen? Nun, wenn du so sagst, ist meine Frage ohnehin schon beantwortet und meine Zweifel sind gelöst. Aber trotzdem muß auch ich dir eine Erklärung geben, die sich nicht länger mehr hinausschieben lässt. Nur hatte ich bisher nicht den Mut dazu. Du weißt, geliebter Viktor, dass unsere Verbindung eine Lieblingsidee deiner Eltern war, schon als wir noch in den Kinderschuhen steckten. Wir wussten es von Anfang nicht anders und lernten es als etwas Selbstverständliches betrachten. Wir waren treue Spielkameraden und gute Freunde, als wir älter wurden. Wie oft Bruder und Schwester sich innig lieb haben, ohne je an eine Vereinigung zu denken, könnte dies nicht auch zwischen uns der Fall sein? Sage mir, lieber Viktor, antworte mir, ich beschwöre dich bei unserem Glück, offen und ehrlich. Liebst du nicht eine andere? Du bist weit in der Welt herumgekommen, du bist mehrere Jahre in Ingolstadt gewesen, und ich gestehe dir, mein Freund, als ich dich im letzten Herbst so unglücklich, so menschenscheu sah, da drängte sich mir der Gedanke auf, du könntest unsere Verbindung doch nicht als etwas Wünschenswertes betrachten, und fügtest dich gegen deine Meinung nur dem Willen deines Vaters. Aber ich weiß, es ist anders. Ich habe dich ja so lieb, und in meinen Träumen bist stets du der Mittelpunkt gewesen, mein ständiger Begleiter. Da ich aber um dein Glück ebenso besorgt bin wie um mein eigenes, erkläre ich dir unumwunden, daß unsere Ehe mich auf ewig unglücklich machen müßte, wenn ich nicht der Überzeugung sein könnte, daß der Entschluß dazu deinem freien Willen entsprang. Ich muß weinen, wenn ich daran denke, daß du nur um einer Pflicht zu genügen aller Hoffnung auf Liebe und Glück entsagtest, die dir so bitter Not tun. Ich, die ich dich doch so uneigennützig liebe, würde mir mein Leben lang Vorwürfe machen, wenn ich mir sagen müßte, daß ich deinen Plänen im Wege stand. Sei überzeugt, Viktor, daß deine Freundin und Spielgenossin eine zu tiefe Liebe zu dir im Herzen trägt, als daß sie nicht bei dieser Vorstellung leiden müßte. Sei glücklich, mein Geliebter, und wenn ich weiß, daß du es bist, dann soll nichts auf Erden meine Ruhe mehr stören. Dieser Brief soll dir keine unangenehmen Verpflichtungen auferlegen. Antworte nicht, weder morgen noch in den nächsten Tagen, sondern erst, wenn du hier bist. Über dein Befinden hält mich dein Vater auf dem Laufenden, und wenn ich nur ein schwaches Lächeln um deinen Mund sehe, wenn wir uns wieder gegenübertreten, will ich zufrieden sein. Deine Elisabeth Lavenza. Dieser Brief erweckte in mir wieder den Gedanken an die Drohung meines Dämons. »Ich werde in deiner Brautnacht bei dir sein.« Das war mein Todesurteil. In jener Nacht würde er sicherlich alle Mittel anwenden, um mich zu vernichten und mir so die Möglichkeit zu nehmen, den Armen des Glückes wieder zu genesen. In jener Nacht also wollte er mit meiner Ermordung seinen Gräueltaten die Krone aufsetzen. Nun gut, sollte es so sein, aber ohne ein verzweifeltes Ringen sollte es nicht abgehen. Blieb er Sieger, nun, dann hatte ich Frieden für immer und seine Macht über mich war zu Ende. Würde er aber besiegt, dann war ich ein freier Mann. Allerdings, was für eine Freiheit! Eine Freiheit, deren sich der Landmann erfreut, nachdem er gesehen hat, wie seine Familie hingeschlachtet, seine Hütte verbrannt, seine Felder verwüstet werden. Und dann, heimatlos, verarmt und allein, aber frei seines Weges zieht. Solcher Art würde dann meine Freiheit sein, nur daß ich an Elisabeth noch einen Schatz besaß, dessen Wert vielleicht in all den Gewissensbissen, in all dem Schuldbewusstsein, das mich bis zu meinem Ende bedrückte, gar nicht zur Geltung kam. Süße, heißgeliebte Elisabeth, ich las ihren Brief und las ihn immer wieder, und einige sanftere, frohere Gefühle schlichen sich in mein verarmtes Herz und gaukelten mir paradiesische Träume von Glück und Liebe vor. Aber der Apfel war bereits gegessen, und der Engel stand mit dem flammenden Schwert vor der Pforte. Gern hätte ich mein Leben hingegeben, um sie glücklich zu machen. Wenn der Dämon seine Drohung ausführte, so bedeutete das für mich, menschlichem Ermessen nach, den Tod. Meine Verheiratung mußte also die Erfüllung meines Schicksals beschleunigen. Meine Vernichtung mochte meinetwegen ein paar Monate früher kommen, denn wenn mein Peiniger merkte, daß ich, erschreckt durch seine Drohungen, meine Hochzeit hinausschob, fand er sicher bis dahin andere Mittel, um sich an mir zu rächen, viel grausamere vielleicht noch. Er hatte mir geschworen, in meiner Brautnacht bei mir zu sein. Aber das verpflichtete ihn keineswegs, bis dahin sich untätig zu verhalten, denn vielleicht, um mir zu zeigen, dass sein Blutdurst noch lange nicht gesättigt sei, hatte er kurze Zeit, nachdem er die Drohung ausgestoßen, meinen Freund Clerwell erwürgt. Ich war also fest entschlossen, dass die Anschläge meines Feindes auf mein Leben, meine Vereinigung mit Elisabeth, keine Stunde lang aufhalten durften, wenn diese oder mein Vater sie wünschten. In dieser Verfassung schrieb ich an Elisabeth. Mein Brief war ruhig und liebevoll. »Ich fürchte, meine Geliebte«, schrieb ich, »dass für uns nur wenig Glück mehr auf Erden blüht, dennoch aber ist all mein Sehnen und Hoffen auf dich gerichtet. Deine Befürchtungen sind grundlos. Du allein bist es, die mein Leben heiligt und meine Hoffnung auf Frieden zu erfüllen vermag. Ich habe ein Geheimnis, Elisabeth, ein entsetzliches Geheimnis. Wenn ich es dir anvertrauen dürfte, es würde dich eiskalt überlaufen, und, statt über mein Elend überrascht zu sein, dich nur wundern, dass ich das alles ertragen habe. An unserem Hochzeitsmorgen will ich dir das Geheimnis anvertrauen, denn es soll vollkommene Klarheit zwischen uns herrschen, und bis dahin, Geliebte, bitte ich dich, weder darüber zu sprechen, noch auch irgendeine Andeutung zu machen. Darum bitte ich dich ernstlich, und ich weiß, dass ich dich nicht vergebens gebeten habe. Eine Woche, nachdem Elisabeths Brief mich erreicht hatte, kamen wir in Genf an. Das teure Mädchen begrüßte mich mit heißer Freude, aber Tränen standen in ihren Augen, als sie meine abgemagerten Hände drückte und mich auf die fieberheißen Wangen küßte. Auch sie war etwas verändert. Sie war schmaler geworden und hatte viel von der Lebhaftigkeit eingebüßt, die ihr vordem so gut gestanden hatte. Aber ihre Milde und ihr sanftes Mitleid machten sie zu einer geeigneten Genossin für einen Mann, der elend und gebrochen ist. Die Ruhe, deren ich damals genoss, war nicht von langer Dauer. Die Erinnerungen tauchten wieder in aller Frische auf und machten mich fast wahnsinnig. Manchmal raste ich, manchmal war ich still und nachdenklich. Ich sprach mit niemand und sah auch niemand an, sondern saß regungslos in einer Ecke, erdrückt von den Qualen, die auf mich einstürmten. Nur Elisabeth vermochte mich einigermaßen aufzuheitern. Ihre sanfte Stimme milderte meine Rasereien und flößte mir Lebensmut ein, wenn ich in trostloses Grübeln verfiel. Sie weinte mit mir und um mich. Wenn ich dann wieder vernünftig geworden war, bemühte sie sich, mir Mut zu machen. Ja, dem Unglücklichen kann man wohl Mut zusprechen, aber nicht dem Schuldigen. Bald nach unserer Heimkehr sprach mein Vater mit mir über die bevorstehende Hochzeit. Ich verhielt mich schweigend. »Du hast also keine andere Verpflichtung?« »Keine. Ich liebe Elisabeth und sehe unserer Vereinigung mit Freuden entgegen, bestimme den Tag, und dieser Tag soll es sein, an dem ich mich für Leben und Tod dem Glück der Geliebten weihe. Lieber Viktor, so darfst du nicht sprechen. Wir haben sehr viel Schweres zu tragen gehabt, das ist wahr. Aber wir wollen fest zusammenhalten, wir, die noch übrig geblieben sind, und unseren Lebenden die Liebe schenken, die wir für die Toten hatten. Unser Kreis wird nur mehr ein kleiner sein, aber die Gefühle treuer Liebe und das gemeinsam erlebte Missgeschick wird uns unlöslich aneinander ketten, und bis die Zeit dein Leid gemildert hat, werden wieder neue Wesen da sein, die die ersetzen sollen, die uns auf so grauenhafte Weise genommen worden sind. Aber die Trostworte meines Vaters waren doch nicht imstande, mich die Drohungen des Dämons vergessen zu machen. Denn ich hielt diesen nach all den blutigen Siegen, die er bisher über mich errungen, für unüberwindlich. Und nachdem er einmal die Worte ausgesprochen, »Ich werde in deiner Brautnacht bei dir sein«, hielt ich auch mein Schicksal für unabwendbar. Aber der Tod war kein Übel für mich, wenn ich daran dachte, dass er mir ja auch meine Elisabeth hätte wegnehmen können. Ich gab deshalb fast freudig meine Zustimmung, dass die Hochzeit in 10 Tagen gefeiert werden sollte, wenn auch damit mein Geschick besiegelt war. Großer Gott, wenn mir auch nur einmal eine Ahnung gekommen wäre, welche Absichten mein tückischer Feind hatte, ich hätte mich lieber in die wildesten Landstriche geflüchtet und wäre als ruheloser Wanderer auf Erden umhergezogen, als dass ich zu dieser unseligen Heirat mein Einverständnis erteilt hätte. Aber es war, als hätte mich das Ungeheuer mittels magischer Einflüsse über seine wahren Absichten im Dunkeln gehalten, und indem ich mich auf mein eigenes Ende gefasst machte, beschleunigte ich nur den Tod des über alles geliebten Weibes. Je näher der Tag kam, desto mutloser wurde ich, entweder weil ich feig war oder weil mich trübe Ahnungen erfassten. Ich heuchelte aber eine gewisse Heiterkeit, die ein glückliches Lächeln auf das Gesicht meines Vaters zauberte, während die schärfer blickende Elisabeth sich nicht täuschen ließ. Sie sah hoffnungsvoll unserer Vereinigung entgegen, in diese Hoffnung aber mischte sich eine leise Furcht, dass das, was uns jetzt wirkliches, greifbares Glück bedeutete, bald in Schaum zerfließen könne. Alle Vorbereitungen für das Fest waren getroffen, und wir hatten mit freudigen Gesichtern die Gratulationsbesuche empfangen. Ich verbarg, so gut ich konnte, die quälende Angst und ging scheinbar mit Interesse auf die Pläne meines Vaters ein. Den Bemühungen meines Vaters war es gelungen, bei der österreichischen Regierung durchzusetzen, dass Elisabeth ein Teil ihres väterlichen Erbteiles wieder zurückerstattet wurde. Ein kleines Besitztum am Ufer des Comer Sees gehörte hierzu. Es wurde bestimmt, dass wir unsere Flitterwochen in der direkt am Ufer des herrlichen Sees gelegenen Villa Lavenza verbringen sollten. Unterdessen hatte ich alle Vorsichtsmaßregeln getroffen, um mich gegen einen offenen Angriff meines Dämons zu schützen. Ich trug ständig 2 Pistolen und einen Degen bei mir, was mir das Gefühl einer gewissen Sicherheit verlieh. Je näher der Tag der Trauung kam und je öfter man von dieser sprach, wie von einer Sache, die sicher kommen musste, desto mehr war ich geneigt, die Drohung des Dämons leichter zu nehmen. Elisabeth sah sehr glücklich aus, wozu meine Ruhe einen gut Teil beitragen mochte. Nur an dem Tage, der uns vereinigen sollte, war sie traurig und düstere Vorahnungen quälten sie. Vielleicht lastete auch der Gedanke auf ihr, dass der kommende Tag ihr die Enthüllung meines furchtbaren Geheimnisses bringen würde. Mein Vater war überglücklich und sah in der Traurigkeit Elisabeths nichts anderes als die erwartungsvolle Unruhe der Braut. Nachdem die Zeremonie vorüber war, versammelte sich eine große Gesellschaft im Hause meines Vaters. Elisabeth und ich sollten zu Schiffe nach Evian fahren, wo wir die Nacht verbringen und die Reise am nächsten Tage fortsetzen wollten. Es war ein herrlicher Tag, und der Himmel lächelte auf unser junges Glück herab. Das waren die Augenblicke meines Lebens, in denen ich zum letzten Mal das Gefühl des Glückes hatte. Rasch ging die Reise vonstatten. Die Sonne brannte heiß auf uns hernieder, aber wir waren durch eine Art Sonnendach vor ihren Strahlen geschützt und freuten uns der wundervollen Landschaftsbilder, die an uns vorüberzogen. Ich hielt Elisabeths Hand. »Du bist sorgenvoll, Geliebte? Oh, wenn du wüsstest, was ich alles zu tragen hatte und was ich noch zu ertragen haben werde! Du ließest mich die Ruhe und den Frieden genießen, die ich nur diesen einen Tag zu genießen imstande sein werde.« »Sei unbesorgt, lieber Viktor«, antwortete sie. »Ich wüsste nicht, was dich traurig stimmen sollte. Und sei überzeugt, wenn ich auch äußerlich mein Glück noch nicht so ganz zur Schau tragen kann. So fühle ich es doch tief im innersten Herzen. Irgendetwas raunt mir jedoch geheimnisvoll zu, mich nicht allzu freudig auf das Kommende zu verlassen, aber ich will mich bemühen, dieser düsteren Stimme kein Gehör zu geben.« Sieh, wie rasch wir dahinfliegen und wie die Wolken, die um das Haupt des Mont Blanc wehen, das Landschaftsbild beleben. Und sieh die unzähligen Fische, die sich in der klaren Flut tummeln, in der wir jedes Steinchen am Boden unterscheiden können. Welch herrlicher Tag, wie glücklich und heiter die ganze Natur aussieht. In dieser Weise versuchte Elisabeth, meine und ihre düsteren Gedanken zu verscheuchen, aber ihre Stimmung wechselte immer wieder. Eine Zeit lang leuchteten ihre Augen freudig, allmählich aber nahmen sie wieder einen traurigen Ausdruck an. Tiefer und tiefer sank die Sonne. Wir passierten die Mündung des Drancy, der sich seinen Weg durch die Schluchten und Klüfte des Gebirges bahnt. Die Alpen treten hier näher an den See heran, und wir näherten uns dem mächtigen Amphitheater, das den östlichen Abschluss des Sees bildet. Schon sahen wir die Kirchturmspitze leuchtend über die Baumwipfel emporragen, die sich deutlich von den schwarzen Bergwänden abhob. Der Wind, der uns bisher mit beträchtlicher Schnelligkeit über den See dahingetragen, legte sich, und nur mehr eine leichte Brise kräuselte das Wasser zu zierlichen Wellen. In den Uferbäumen flüsterte es leise, und vom Lande her schwebte ein feiner Duft von Blumen und frischem Heu herüber. Als wir landeten, versank gerade die Sonne hinter den Bergen, und in dem Augenblick, da mein Fuß den festen Boden betrat, stürmten Sorge und Angst wieder auf mich ein, und ich meinte, den kalten Griff des Schicksals zu fühlen. Ende von 22. Kapitel. Gelesen von Crowings. Abschnitt 25 von Frankenstein oder Der moderne Prometheus von Mary W. Shelley. Übersetzt von Heinz Wittmann. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. 23. Kapitel. Eben hatte es 8 Uhr geschlagen. Wir gingen noch kurze Zeit am Ufer spazieren und freuten uns des warmen Abendscheines. Dann begaben wir uns in das Gasthaus, von wo aus wir noch beobachteten, wie die Nacht leise über Wasser, Wälder und Berge herankroch. Unterdessen hatte sich ein starker Westwind erhoben, der Mond stand hoch am Himmel und schickte sich zum Niedergang an. Die Nachtvögel strebten eilends Wolken dahin und verhüllten zeitweise sein Licht, und unter dem belebenden Hauch des Windes hob und senkte sich das Wasser des Sees. Nicht lange währte es, dann strömte Regen reichlich hernieder. Den Tag über war ich ja ruhig gewesen, Nun aber, da die Nacht die Umrisse aller Dinge verwischte, stieg eine unbestimmte Angst in mir auf, so daß ich bei jedem Geräusch zusammenfuhr. Meine rechte Hand hielt unter dem Anzug den Kolben meiner Pistole umspannt, denn ich beabsichtigte nicht, mein Leben so leichten Kaufes hinzugeben, sondern ich wollte kämpfen, bis mein Leben oder das meines Feindes erlosch. Elisabeth hatte schon einige Zeit in ängstlichem Schweigen mich beobachtet. In meinem Blicke mochte etwas liegen, das sie mit Schrecken erfüllte. Und sie fragte zitternd, »Was ist dir, Viktor? Was regt dich so auf? Und warum fürchtest du dich?« »Friede, Liebste, Friede. Nur diese eine Nacht, dann kann alles noch gut werden. Aber heute noch ist es schrecklich. Wir müssen auf der Hut sein.« Eine Stunde blieben wir noch so beisammen. Dann kam mir der Gedanke, wie gefährlich unter Umständen der Kampf für mein geliebtes Weib werden könne, und bat sie, sich zur Ruhe zu begeben. Fest entschlossen, erst dann zu ihr zu kommen, wenn ich sicher sein konnte, dass der Feind fern war. Sie ging. Ich suchte alle Ecken und Winkel des Hauses ab, in denen sich das Ungeheuer hätte verbergen können, aber keine Spur von ihm, und ich wagte zu hoffen, dass irgendein unerwarteter Zwischenfall ihn an der Ausführung seiner Drohung verhindert haben könne. Plötzlich hörte ich einen schrillen, angsterfüllten Schrei. Er kam aus dem Zimmer, in das sich Elisabeth zurückgezogen hatte. Kaum hatte ich diesen Schrei vernommen, als mir auch schon das Furchtbare zum Bewusstsein kam. Meine Arme sanken schlaff herab, das Blut trat aus meinem Herzen zurück, ich fühlte, wie es in meinen Adern zu stocken begann und wie es in all meinen Gliedern prickelte. Nur einen Moment währte dieser Zustand. Ich stürzte nach der Richtung, aus der der Schrei zum zweiten Male ertönte. »Großer Gott im Himmel! Warum ließest du mich damals nicht tot zusammenbrechen? Warum zerstörtest du mir meine einzige Hoffnung? Warum vernichtetest du das beste Geschöpf, das auf Erden wandelte?« Dort lag sie, quer über das Bett, leblos und bleich. Ihr Haupt hing herab und ihr Haar bedeckte zum Teile verzerrtes Antlitz. Wohin ich mich auch wende, überall verfolgt mich dieses Bild. Konnte ich das ansehen und doch noch weiterleben? Ja, das Leben ist zäh und klammert sich gerade da am hartnäckigsten an, wo man es am meisten hasst. Nur einen Augenblick verlor ich die Besinnung und sank zu Boden. Als ich die Augen aufschlug, umstanden mich Gäste und Personen des Gasthofes. Die Gesichter drückten Entsetzen aus. Ich flüchtete vor ihnen in das Zimmer, wo Elisabeth lag, meine Geliebte, mein Weib. Man hatte sie anders gelegt, ihr Kopf ruhte auf einem Arm und über Gesicht und Hals hatte man ein Tuch geworfen. Man hätte meinen können, sie schliefe. Ich eilte auf sie zu und schlang meine Arme um den Leichnam, aber die Schlaffheit und Kälte der Glieder ließ mich fühlen, dass das, was ich in den Armen hielt, nicht mehr die Elisabeth war, die ich geliebt und angebetet hatte. An ihrem Halse waren die Fingerabdrücke des Mörders zu erkennen, und kein Atem kam mehr von den weißen Lippen. Während ich sie so umklammert hielt, sah ich zufällig auf. Die Fenstervorhänge waren zurückgezogen, und das Mondlicht flutete herein, und am Fenster sah ich, starr vor Entsetzen, die greuliche Gestalt meines Feindes. Ein höhnisches Grinsen verzerrte sein Gesicht. Er schien zu triumphieren, denn er deutete mit dem Finger auf den Leichnam meines Weibes. Ich sprang ans Fenster, riss meine Pistole aus dem Gürtel und feuerte, aber er entkam und stürzte sich blitzschnell in den See. Auf den Knall der Pistole kamen mehrere Leute in mein Zimmer. Ich zeigte ihnen die Stelle, wo das Gespenst verschwunden war, und wir machten uns sofort in Booten auf die Suche. Sogar Netze ließ ich auswerfen, aber vergebens. Nach einigen Stunden kehrten wir enttäuscht zurück, und einige meiner Begleiter mochten sich wohl im Stillen denken, dass das Ganze vielleicht nur eine Ausgeburt meiner Fantasie sei. Nachdem wir wieder an Land waren, begaben sich die meisten auf den Weg in die Waldungen und Weinberge, um dort nach dem Dämon zu fahnden. Auch ich wollte mich anschließen und ging ein Stück weit mit, aber in meinem Kopf wirbelte es, und ich wankte wie ein Trunkener hin und her. Schließlich verfiel ich in einen Zustand völliger Erschöpfung. Vor den Augen ward es mir dunkel und meine Haut bedeckte sich mit Fieberschweiß. Man brachte mich in den Gasthof zurück und legte mich zu Bett. Meine Augen wanderten ruhelos umher, als suchten sie etwas. Nach einiger Zeit erhob ich mich wieder, fast instinktiv, und schleppte mich in das Zimmer, wo man mein Weib aufgebahrt hatte. Eine Anzahl weinender Frauen stand herum, und ich vereinigte meine Klagen mit den ihren, indem ich den Leib der geliebten Toten umschlungen hielt. Rastlos irrten meine Gedanken umher, vom Tode Wilhelms zur Hinrichtung Justines, von der Ermordung Clarewells zu der meines Weibes, und selbst in diesem Zustande kam mir der Gedanke, daß die mir noch gebliebenen Lieben der Bosheit meines Feindes ausgesetzt waren. Vielleicht röchelte mein Vater gerade unter dem grausamen Griff des Ungeheuers, während Ernst schon tot am Boden lag. Ich schauderte und raffte mich auf. Unter allen Umständen mußte ich unverzüglich nach Genf zurück. Pferde konnte ich nicht bekommen, es blieb mir also nur der Wasserweg. Allerdings war der Wind ungünstig und der Regen fiel in Strömen. Ich mietete mir Ruderer und ergriff auch selbst ein Ruder. Denn ich hatte mir bei seelischer Depression stets mit körperlicher Betätigung wieder aufgeholfen, aber die furchtbaren Leiden, die ich erduldet, hatten mir dermaßen zugesetzt, dass ich meine Absicht nicht auszuführen vermochte. Ich warf das Ruder von mir und legte weinend das Gesicht auf den Arm. Wenn ich einen Augenblick um mich sah, erblickte ich Naturszenen, die mir von Jugend an lieb und vertraut waren und die ich noch tags vorher mit der betrachtet hatte, die nun nur mehr ein Schatten, eine Erinnerung war. Ich wehrte meinen Tränen nicht. Der Regen hatte aufgehört und ich sah die Fische in der Flut spielen, wie ich es wenige Stunden vorher auch gesehen, und auch Elisabeths Augen hatten noch auf ihren geruht. Aber warum soll ich noch lange bei den Ereignissen verweilen, die nach diesem letzten schweren Schlag eintraten? Ich habe ihnen eine grausige Geschichte erzählt und der Höhepunkt ist erreicht. Das, was noch nachkommt, könnte sie höchstens langweilen. Nur das eine möchte ich noch sagen, dass auch alle meine noch übrig gebliebenen Angehörigen hinweggerafft wurden, so daß ich jetzt ganz allein stand. Ich bin mit meiner Kraft ziemlich am Ende, und ich kann Ihnen nur mehr in kurzen Worten den Rest meiner entsetzlichen Geschichte berichten. Ich kam in Genf an, mein Vater und Ernst waren noch am Leben, aber der Erstere brach unter dem Eindruck dessen zusammen, was ich ihm zu berichten hatte. Ich sehe ihn noch vor mir, den schönen, ehrwürdigen Greis, wie seine Augen ins Leere starrten, denn er hatte seinen Stolz, sein Glück, seine Elisabeth verloren, die ihm mehr war als eine Tochter, an der er mit seiner ganzen Liebe hing. Tausendmal verflucht sei der Dämon, der so viel Leid auf das graue Haupt meines Vaters häufte und ihm alles Glück nahm. Er mußte sich niederlegen, und das Erlebte drückte ihn so schwer, daß er sich nimmer erhob. Einige Tage später starb er in meinen Armen. Was dann mit mir geschah, ich weiß es nicht mehr. Ich hatte die Besinnung verloren, und wenn ich hier und da wieder etwas empfand, so waren es Dunkelheit und Ketten. Oftmals träumte mir, ich wandere auf grünen Wiesen mit den Gespielen meiner Kindheit. Aber wenn ich erwachte, merkte ich, dass ich in einem Gefängnis war. Es trat zunächst ein Zustand tiefster Melancholie ein, und dann ward ich mir nach und nach meiner ganzen Situation bewusst. Man hatte mich für wahnsinnig erklärt und mich mehrere Monate, wie ich nachher erfuhr, in einer engen Zelle gefangen gehalten, nun aber fielen meine Ketten. Die Freiheit hätte für mich freilich nicht viel Wert gehabt, wäre nicht zugleich mit meinem Bewusstsein der glühende Wunsch nach Rache erwacht. Niemand anderes war schuld an all dem Leid und Unglück, das über mich hereingebrochen war, als der Dämon, den ich selbst geschaffen, den ich mutwillig auf die Welt gehetzt hatte. Rasender Zorn packte mich bei dem Gedanken an ihn, und ich wünschte, ja, ich betete darum, daß es mir vergönnt sein möge, an dem verruchten Ungeheuer eine furchtbare, unerhörte Rache zu nehmen. Aber nicht lange gab ich mich nur mit fruchtlosen Wünschen ab. Ich begann sofort auf Mittel und Wege zu sinnen, wie ich den Erfolg auf meine Seite zu bringen vermöchte. Kaum ein Monat, nachdem ich wieder genesen war, stand auch mein Entschluss fertig da. Ich begab mich zu einem der Richter der Stadt und erhob Anklage gegen den Mörder meiner Familie. Ich gab an, ihn zu kennen, und forderte, daß mit aller Strenge gegen den Täter vorgegangen werde. Aufmerksam und freundlich hörte mir der Richter zu, »Seien Sie überzeugt, Herr Frankenstein«, sagte er, »dass ich keine Mühe und Arbeit scheuen werde, um des Schurken habhaft zu werden.« »Ich bin Ihnen sehr zu Dank verbunden«, entgegnete ich, »und bitte Sie, gleich jetzt meine Aussagen machen zu dürfen. Es ist allerdings eine so merkwürdige Geschichte, dass Sie nicht daran glauben würden, wenn nicht einige fest bestimmbare Daten vorlegen. Für einen Traum ist zu viel Zusammenhang darin, und außerdem habe ich ja gar keinen Grund, Unwahres vorzubringen.« Ich sprach eindringlich, aber vollkommen ruhig. Ich hatte mir fest vorgenommen, meinen Peiniger zu Tode zu hetzen. Diese Absicht gab mir Ruhe und machte mir das Leben noch lebenswert. Ich erzählte ihm also meine ganze Geschichte, kurz, aber bestimmt und klar, indem ich auch die Daten zweifellos angab und es vermied, in Klagen auszubrechen oder von dem einfachen Gang der Erzählung abzuweichen. Anfangs schien der Richter meinen Aussagen wenig Glauben beizumessen, im weiteren Verlaufe aber wurde er aufmerksam. Ich konnte sogar bemerken, wie ihn manchmal das Grauen packte. Zuweilen drückte sein Gesicht Erstaunen und Überraschung aus. Als ich geendet hatte, fügte ich hinzu, »Dies also ist das Wesen, das ich des Mordes anklage und zu dessen Ergreifung ich Sie bitte, Ihren ganzen Einfluss aufzuwenden. Es ist Ihre Pflicht als Richter, und ich hoffe und glaube, dass Sie als Mensch meinen Wunsch begreifen und nicht vor der Aufgabe zurückschrecken.« Diese Aufforderung rief eine gewaltige Änderung im Verhalten des Beamten hervor. Er hatte mir zugehört mit dem halb gutmütigen Glauben, den man solchen Geschichten von Gespenstern und übernatürlichen Vorgängen zu schenken pflegt. Als er aber sich in dieser Weise aufgefordert sah, offiziell einzuschreiten, wurde es wesentlich anders. »Ich möchte ja«, sagte er milde, »Ihnen gern in jeder Hinsicht behilflich sein, aber das Wesen, von dem Sie sprachen, scheint mit Kräften und Eigenschaften ausgestattet zu sein, die alle meine Bemühungen vereiteln würden. Wer könnte diese Bestie fangen, die mühelos Gletscher überquert und sich in Höhlen und Schluchten versteckt, die kein Mensch zu betreten wagen darf? Außerdem sind ja Monate verflossen, seit sich das alles ereignet hat. Und wer könnte sagen, wohin er sich gewendet hat, wo er sich jetzt aufhält?« »Ich hege nicht den geringsten Zweifel, dass er sich in allernächster Nähe aufhält, und wenn er tatsächlich sich in den Gebirgsschluchten verbirgt, so muß man ihn eben verfolgen, wie eine Gemse, und ihn zur Strecke bringen. Aber ich errate Ihre Gedanken. Sie schenken mir nicht vollen Glauben und haben nicht die Absicht, meinen Feind der Strafe zuzuführen, die er verdient hat.« Während ich so sprach, mochte es in meinen Augen zornig geblitzt haben, denn der Richter sagte eingeschüchtert, »Sie irren sich. Ich werde bestrebt sein, soweit es in meiner Macht steht, das Ungeheuer zu fangen und es nach seinen Verbrechen zu bestrafen, aber nach allem, was Sie mir berichtet haben, glaube ich nicht, dass es sich wird ermöglichen lassen, und Sie werden enttäuscht sein.« »Das ist undenkbar. Aber mein brennender Rachedurst lässt Sie ja kalt. Jetzt kann ich es Ihnen ja eingestehen, es ist mein einziger leidenschaftlicher Wunsch, meinen Feind zu vernichten. In mir empört sich alles, wenn ich daran denke, dass der Mörder, den ich schuf, noch unter uns Menschen weilt. Sie verweigern mir also die Erfüllung meiner Bitte? Gut, ich werde mir dann auch allein zu helfen wissen und mich mit Leib und Seele meiner Aufgabe widmen.« Ich zitterte vor Erregung. Leidenschaftlich wallte mein Blut, und in meinem Verhalten mag etwas von der fanatischen Wildheit gelegen haben, das vor Zeiten den Märtyrern innegewohnt haben soll. Aber für einen Genfer Richter, dessen Seele ja so unendlich weit von dem entfernt ist, was mit Heroismus zusammenhängt, hatte mein Verhalten nichts anderes bedeutet als die Wutausbrüche eines Irren. Er gab sich Mühe, mich zu beruhigen, und sprach sanft auf mich ein wie eine Wärterin auf ein Kind. »Mensch«, schrie ich, »ihr seid töricht in eurer eingebildeten Weisheit.« »Schweigen Sie, Sie wissen ja nicht, was Sie reden«, antwortete er. Wütend stürmte ich aus dem Hause und zog mich in die Einsamkeit zurück, um über mein weiteres Vorgehen nachzudenken. Ende von 23. Kapitel. Gelesen von Crowings. Abschnitt 26 von Frankenstein oder Der moderne Prometheus von Mary W. Shelley. Übersetzt von Heinz Wittmann. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Erster Abschnitt des 24. Kapitels. Ich war meiner selbst nicht mehr mächtig. Ich hatte nicht Ruhe, nicht Rast. Der Gedanke, mich zu rächen, erfüllte mich mit Mut und Tatkraft und gab meinem Sinnen die Richtung. Er allein ließ mich gefasst und überlegend erscheinen. Vor allem mußte ich Genf verlassen, das stand fest. Das Land, das ich in Zeiten des Glücks und des Friedens so heiß geliebt, war mir nun in meinem Jammer verhaßt. Ich nahm eine Summe Geldes und einige Wertsachen, die meiner Mutter gehört hatten, zu mir und reiste ab. Und nun begann meine Wanderschaft, die erst mit meinem Leben zu Ende gehen wird. Ich habe weite Erdstriche durchzogen und alle Leiden erduldet, die jeder zu ertragen hat, der Wüsten und unbewohnte Länder durchreist. Wie ich gelebt habe, weiß ich heute nicht mehr. Oftmals habe ich meine müden Glieder im Wüstensand gebettet und Gott angefleht, dass er mich zu sich nehme, aber immer wieder trieb mich der Rachedurst auf und weiter. Ich durfte nicht leben und meinen Feind auf der Erde zurücklassen. Als ich Genf verließ, war es mein erster Anhaltspunkt zu suchen, wohin sich der Dämon gewendet haben könnte, aber ich hatte keinen Erfolg. Viele, viele Stunden streifte ich in der Umgebung der Stadt umher, unentschlossen, welchen Weg ich gehen sollte. Am Abend stand ich am Eingang des Friedhofes, wo Wilhelm, Elisabeth und mein Vater ruhten. Ich trat ein und näherte mich ihrem Grabstein. Alles war still, nur die Blätter der Bäume flüsterten im Winde. Es war schon sehr dunkel. Die Geister der Verstorbenen schienen sich aus den Grüften erhoben zu haben und unsichtbar, aber wohlfühlbar, das Haupt des einsam Trauernden zum Schweben. Die tiefe Ergriffenheit wich bald heftigem Zorn und furchtbarer Verzweiflung. Sie waren tot, die da unten schliefen, und ich lebte noch. Aber auch den Mörder trug noch die Erde, und nur, um ihn zu vernichten, mußte ich mein Leben weitertragen. Ich kniete vor dem Hügel nieder, küßte die heilige Erde und rief mit bebenden Lippen, »Bei dem geweihten Boden, auf dem ich kniee, bei den geliebten Schatten, die mich umschwebten, bei meinem ewigen, tiefen Leide schwöre ich, und bei dir, du stille Nacht, ich will den Dämon verfolgen und nicht rasten, bis einer von uns beiden im erbitterten Kampfe fällt. Darum allein will ich mein Leben erhalten, und nur um der Rache willen werde ich noch das Licht der Sonne schauen. Und ich rufe euch, selige Geister, und euch, ihr geheimnisvollen Diener der Rache, helft mir und unterstützt mich in meinem schweren Werke. Das verfluchte, höllische Ungeheuer soll in Todesnot röcheln und Verzweiflung soll es erdrücken. Eine tiefere Verzweiflung, als sie je mich marterte. Feierlich war mir zumute nach diesem Schwur, und ich wußte, daß die Schatten der Gemordeten ihn gehört hatten. Durch die Nacht aber erscholl ein grelles, höhnisches Lachen, laut und schrill, daß es an den Bergwänden widerhallte. Als es dann wieder ruhig wurde, vernahm ich die wohlbekannte, verhaßte Stimme nahe an meinem Ohr. »Ich bin nun zufrieden, elender Zwerg. Du kannst weiterleben, wenn du willst, aber ich bin zufrieden.« Rasend vor Wut sprang ich auf die Stelle zu, von der her die Stimme ertönte. Blitzschnell jedoch hatte sich der Unhold meinem Griffe entwunden. Im Scheine des Vollmondes, der sich gerade über den Horizont erhob, erkannte ich die gespenstische, greuliche Gestalt, wie sie in übernatürlicher Geschwindigkeit dahinfloh. Ich verfolgte ihn, und seit Monaten nun ist das mein Zweck und Ziel. In den Windungen der Rhone entlang ging sein Weg, und ich war ihm auf den Fersen. Bald leuchtete mir das tiefe Blau des Mittelmeeres entgegen, und durch einen seltsamen Zufall entdeckte ich meinen Feind, wie er sich gerade auf ein Schiff begab und sich dort versteckte. Das Schiff sollte nach dem Schwarzen Meer in See gehen. Trotzdem ich mit dem gleichen Schiffe fuhr, entkam er mir doch auf rätselhafte Weise. Durch die Wildnisse der Tatarei und Russlands führte seine Spur, der ich unermüdlich folgte. Manchmal zeigten mir Landsleute, noch erschreckt von seiner Hässlichkeit, den Weg, den er gegangen, zuweilen aber hinterließ er selbst absichtlich ein Zeichen, vielleicht weil er befürchtete, ich könnte die Jagd aufgeben und mich zum Sterben niederlegen. Als dann dichter Schnee niederfiel und die Erde verhüllte, konnte ich leicht die ungefügten Fußstapfen des Fliehenden erkennen. Sie treten ja erst ins Leben ein, und Sorge und Leid ist ihnen fremd, daher werden sie auch kaum verstehen, was ich fühlte und heute noch fühle. Kälte, Entbehrungen und Erschöpfung waren meine geringsten Leiden. Ich war einem bösen Geiste verfallen und trug eine Hölle in meiner Brust. Aber auch gute Engel schwebten um mich und meine Wege, und gerade wenn ich am meisten murrte, halfen sie mir über die scheinbar unüberwindlichen Schwierigkeiten hinweg. Oftmals, wenn ich von Hunger gepeinigt niedersinken wollte, ward mir in der Wüste eine Mahlzeit bereitet, die mich stärkte und erfrischte. Einfach war sie ja, so wie sie eben die Landsleute essen, aber ich hege keinen Zweifel, dass dabei die guten Geister ihre Hand im Spiele hatten, deren Hilfe ich angerufen, und wenn alles trocken, der Himmel wolkenlos war, dann erschien auf mein heißes Flehen eine kleine Wolke, erfrischte mich mit ihrem Nass und zerfloß wieder. Wenn irgend möglich, hielt ich mich am Ufer von Flüssen, aber gerade diese vermied der Dämon, weil sich hier die Bevölkerung dichter angesiedelt hatte. Die Wege, die er suchte, führten fernab von menschlichen Wohnstätten. Die Tiere des Waldes und des Feldes, die meine Pfade kreuzten, mussten mir dazu dienen, mein Leben zu fristen. Ich hatte Geld bei mir und gewann mir das Zutrauen der wenigen Menschen, die mir begegneten, durch meine Freigiebigkeit. Oftmals auch verfuhr ich in der Weise, dass ich getötetes Wild, nachdem ich meine kleine Portion davon genossen, denen überließ, die mir Herd und Obdach gewährt hatten. Es war wirklich ein elendes Dasein, das ich da fristete, und nur im Schlafe empfand ich zuweilen noch etwas wie Glück. Gesegneter Schlaf! Wenn ich auch noch so elend war, brauchte ich mich nur zur Ruhe zu legen, um in glücklicheren Sphären zu schweben. Die Schatten meiner Lieben waren es sicherlich, die mir diese glücklichen Augenblicke, oder besser gesagt Stunden, verschafften, damit ich aus ihnen die Kraft schöpfte, die ich zur Durchführung meiner Absicht bedurfte. Wäre mir dieser Trost versagt geblieben, ich wäre sicher unter den unsäglichen Mühsalen zusammengebrochen. Den ganzen Tag schon freute ich mich auf die Nacht, denn dann sah ich wieder mein Weib und meine teure Heimat und das liebe Gesicht meines Vaters. Ich hörte die silberne Stimme meiner Elisabeth und sah meinen Freund Clerwell in seiner ganzen Kraft bei mir. Oftmals redete ich mir ein, dass die Mühsale, die ich unterwegs ertrug, nur ein schwerer Traum, die Gesichter der Nacht aber freundliche Wirklichkeit seien. In solchen Momenten erstarb die Rachsucht fast ganz in meinem Herzen, und ich folgte dem mir gewiesenen Pfade, mehr wie einem mir von oben gegebenen unbewussten Impulse als einem inneren Bedürfnis. Was der empfand, den ich verfolgte, weiß ich nicht. Mehrere Male fand ich Inschriften von ihm auf Baumrinden oder Steinen, die mir den Weg wiesen und meine Wut von Neuem anstachelten. »Meine Herrschaft ist noch nicht vorüber«, so las ich zum Beispiel einmal auf einem Felsblock. »Du lebst, und das ist es, was ich will. Komm, ich gehe zu den Regionen des ewigen Eises, wo du unter dem furchtbaren Frost leiden wirst, gegen den ich unempfindlich bin. Du wirst nicht weit von hier einen toten Hasen finden, aber beeile dich, iss ihn, und du wirst dich wieder neu gestärkt fühlen. Komm, mein Feind, wir haben noch um unser Leben zu würfeln, aber noch viel Schmerz und Trübsal wird dir bis dahin zuteil werden. Spöttischer Teufel, wieder schwor ich mir, mein Rachewerk nicht aufzugeben, sondern meinen Peiniger einem grausamen Tode zu überliefern. Lieber wollte ich zugrunde gehen, als meinen Plan aufgeben. Mit welcher Freude werde ich mich mit denen vereinigen, die mir im Tode vorausgegangen waren, und mich entschädigen für all das Leid meines Lebens und die Qualen meiner letzten Fahrt. Je weiter ich nach Norden kam, desto tiefer wurde der Schnee, desto schärfer die Kälte, so daß ich oft nicht mehr glaubte, sie ertragen zu können. Die wenigen Bewohner dieser Landstriche hielten sich in ihren Hütten verborgen, und nur die kühnsten von ihnen wagten es, dem Froste zu trotzen, um das Wild zu fangen, das, von der Kälte erstarrt, aus seinen Schlupfwinkeln kam, um Futter zu suchen. Die Flüsse waren von einer festen Eisdecke überspannt, und Fische, von denen ich sonst zum größten Teil lebte, waren nicht zu haben. Je größer die Mühseligkeiten wurden, die ich zu überwinden hatte, desto lauter triumphierte mein Feind. Eine seiner Inschriften lautete: »Mach dich auf Schweres gefasst«, »Deine Leiden beginnen? Ja, jetzt erst.« Hülle dich vorsorglich in Pelze und sorge, dass dir die Vorräte nicht ausgehen, denn bald kommen wir in Landstriche, wo du so Furchtbares zu dulden haben wirst, dass selbst meine unauslöschliche Rachsucht zufriedengestellt sein wird.« Durch diese höhnischen Aufforderungen wurde mein Mut und meine Ausdauer immer wieder neu belebt. Ich bat den Himmel um Kraft und durchzog die unendlichen Ebenen, bis der Ozean am Horizont erschien wie eine graue Barriere. Oh, wie anders ist doch das Meer, das im Süden blaut. Mit Eis bedeckt unterschied es sich vom festen Land nur durch seine Zerrissenheit und Wildheit. Die Griechen weinten einst vor Freude, als sie von der Höhe des Gebirges aus das Mittelmeer erblickten und jubelten, weil endlich ihre Mühsalen zu Ende gingen. Ich weinte nicht, aber ich sank auf die Knie und dankte meinem guten Geiste, dass er mich so weit geführt, meinem Feinde zum Trotz, den ich nun bald fassen und niederringen durfte. Schon einige Wochen war es her, dass ich mir einen Schlitten und Hunde angeschafft hatte, mit denen ich in fliegender Hast die Schneewüsten durchquerte. Ich weiß nicht, ob mein Feind sich derselben Mittel bediente, aber wenn ich bisher immer weiter hinter ihm zurückgeblieben war, so kam ich ihm jetzt doch wieder näher. Als ich den Ozean schaute, war er mir mehr als eine Tagesreise voraus, und ich hoffte, mit ihm zugleich den Strand zu erreichen. Ich spannte deshalb alle meine Kräfte an und kam nach 2 Tagen an einen einsamen Weiler in der Nähe der Küste. Ich fragte die Bewohner nach dem, den ich verfolgte, und erhielt genaue Auskunft. »Ein gigantisches Ungeheuer«, erzählten sie mir, »sei in der vorhergehenden Nacht angekommen. Es sei mit einer Flinte und Pistolen bewaffnet gewesen und habe durch sein schreckliches Aussehen alle in Furcht versetzt, so daß sie aus ihren einsamen Hütten flohen. Er hatte ihnen ihre ganzen Wintervorräte weggenommen und sie auf einen Schlitten verladen, der mit einer Menge Hunde bespannt war. In der gleichen Nacht sei er dann, zur Freude der geängstigten Bewohner, in das zugefrorene Meer hinausgefahren, und zwar in einer Richtung, in der kein Land lag. Sie seien der Ansicht, dass er von den berstenden Schollen verschlungen werden oder in der grimmigen Kälte zugrunde gehen müsse. Als ich das vernahm, packte mich, wenn auch nur einen Moment lang, die Verzweiflung. Er war mir entwischt, und eine endlose Jagd durch die Eisschollen des Meeres stand mir bevor, die sicherlich meinen Tod herbeiführen mußte. Denn ich, als Kind eines freundlichen, sonnigen Landes, durfte nicht hoffen, der Kälte Trotz bieten zu können, die selbst jene rauen Menschen, die diese Gegenden als Pelzjäger aufsuchten, nur kurze Zeit zu ertragen vermochten. Aber der Gedanke, dass mein Feind noch lebte, brachte jedes Bedenken zum Schweigen. Nach einer knapp bemessenen Ruhepause machte ich mich wieder auf den Weg. Nachdem ich meinen Landschlitten mit einem für die Fahrt über Eismeer geeigneten vertauscht und mich mit hinreichenden Vorräten versehen hatte. Wie lange ich seitdem unterwegs bin, weiß ich nicht. Aber die furchtbaren Mühseligkeiten hielt ich nur aus, weil mich der Gedanke an die baldige Rache aufpeitschte. Ungeheure Eisberge versperrten mir oftmals den Weg, und unter mir rauschte das Wasser des Ozeans, das mich zu verschlingen drohte. Aber der Frost hielt sie in Banden, so daß ich sicher darüber hinwegglitt. Nach dem Verbrauch an Lebensmitteln zu urteilen, war ich etwa 3 Wochen unterwegs, und die Verlängerung meiner Qualen presste mir manchmal heiße Tränen aus den Augen. Ich begann schon, die Hoffnung aufzugeben, meine einzige Stütze in all dem Elend. Eines Tages hatten meine treuen Tiere eben den Schlitten einen steilen Abhang hinaufgezogen, eines von ihnen war dann tot zusammengebrochen, und ich starrte hinaus in die endlose Weite. Da plötzlich sah ich am dämmerigen Horizont einen dunklen Fleck, der sich rasch vorwärts bewegte. Ich strengte meine Augen an und stieß dann einen wilden Freudenschrei aus. Ich hatte einen Schlitten erkannt und in ihm die mir so wohlbekannte, verhaßte Ungestalt. Wie ein Sonnenstrahl drang es in mein Herz. Heiße Tränen rannen mir aus den Augen, die ich hastig wegwischte, damit sie mir den Ausblick nach meinem Feind hin nicht verschleierten, aber immer wieder wurden mir die Augen feucht, und schließlich konnte ich mich nicht mehr halten und weinte laut. Aber jede Minute war kostbar. Ich befreite die Hunde von ihrem toten Genossen und gab ihnen reichlich Futter, und nach einer Stunde Rast, die uns so bitter Not tat und doch so verderblich sein sollte, setzte ich die Jagd fort. Der Schlitten war immer noch sichtbar, und ich verlor ihn nicht aus den Augen, außer wenn er gerade einmal hinter einer der hohen Eisschollen verschwand. Ich gewann sichtlich an Terrain, und als ich nach weiteren 2 Tagen meinen Feind nur mehr 1 Meile von mir entfernt erblickte, jubelte ich. Aber jetzt, da ich meinte, nur die Hand nach ihm ausstrecken zu müssen, wurden meine Hoffnungen plötzlich vollkommen vereitelt, und ich verlor die Spur des Dämons gründlicher als je zuvor. Ich vernahm das gewaltige Brüllen der See unter mir, das immer mehr anschwoll. Ich wußte, was das zu bedeuten hatte, und setzte die letzten Kräfte meiner Tiere ein, aber vergebens. Ein starker Wind erhob sich, die Eisfläche zitterte wie unter einer mächtigen Erschütterung, und mit einem grellen, lauten Klang barst die blendende Fläche. Und wenige Minuten später rollten dunkle Wogen zwischen mir und meinem Feinde. Ich trieb auf einem losgerissenen Eisstück, das zusehends kleiner wurde, davon und machte mich auf mein baldiges, grausiges Ende gefasst. Schlimme Stunden habe ich da verlebt. Mehrere von meinen Hunden erlagen der grimmigen Kälte, und auch ich selbst gab langsam die Hoffnung auf. Plötzlich sah ich ihr Schiff, das vor Anker lag. Neuer Lebensmut rieselte mir durch die Adern, und zugleich dachte ich freudig daran, dass ich mit ihrer Hilfe vielleicht mein Werk zu Ende führen können würde. Ich hatte ja nie daran gedacht, dass ich so hoch da oben einem Schiff begegnen könnte. Schnell zerschlug ich meinen Schlitten und konstruierte mir ein paar Ruder, mit deren Hilfe ich meine Eisscholle dem Kutter entgegensteuerte. Ich hatte mir aber fest vorgenommen, falls sie nach Süden abfahren sollten, mich wieder dem Eise anzuvertrauen und keinesfalls meinen Plan aufzugeben. Ich hegte die Hoffnung, dass sie mir ein Boot zur Verfügung stellen würden, in dem ich die Verfolgung meines Peinigers wieder aufnehmen könnte. Aber sie fuhren nach Norden, und hier gehe ich meinem Ende entgegen, das ich nur fürchte, weil meine Aufgabe noch nicht erfüllt ist. Wann wird wohl mein guter Engel mich zur Ruhe betten, der ich so sehr bedarf, wenn ich meinen Dämon vernichtet habe, oder soll ich sterben, wenn er noch lebt? Wenn das eintreten sollte, so schwören Sie mir, Walton, dass Sie die Verfolgung aufnehmen und ihn nicht lebend entkommen lassen. Rächen Sie mich an ihm, und dennoch darf ich es Ihnen denn zumuten, das alles zu erdulden, was ich erduldet? Nein. Aber ich bitte Sie, wenn ich tot bin und er kreuzt irgendwo Ihre Wege, geleitet von den Geistern der Rache, ihn zu töten. Schwören Sie mir das. Er soll nicht triumphierend über mein Weh und seinen Schandtaten noch neue hinzufügen. Er ist beredsam, und seine Worte sind einschmeichelnd. Sie hatten ja einst sogar mich betört, aber trauen Sie ihm nicht. Seine Seele ist ebenso hässlich wie sein Leib, voll von Bosheit und fanatischer Tücke. Hören Sie nicht auf ihn. Nennen Sie die Namen. Wilhelm, Justine, Clarewell, Elisabeth, meines Vaters und den des armen Viktor, und stoßen Sie ihm dann Ihren Degen in die Brust. Mein Geist wird in Ihrer Nähe sein und Ihnen die Klinge führen. 26. August 1700. Du hast diesen seltsamen und furchtbaren Bericht gelesen, und fühlst du nicht dein Blut erstarren? Oftmals ergriff den Erzähler die Todesangst, so daß er aufhören mußte. Dann fuhr er wieder fort, mit bebender Stimme das Weh zu schildern, das sein Teil geworden auf Erden. Bald glühten seine schönen Augen vor Zorn, bald wurden sie trüb oder schwammen in Tränen, wenn er so seine Hoffnungslosigkeit und sein Elend schilderte. Zumeist war er Herr seiner Stimme und seiner Gebärden, manchmal aber kam doch seine Wut zum Ausbruch, und er schleuderte mit den Ausdrucke des wildesten Hasses furchtbare Verwünschungen gegen seinen Feind. Die Geschichte ist zusammenhängend und wurde mit aller Schlichtheit, wie sie nur der Wahrheit innewohnt, erzählt. Ich gestehe dir aber, dass mir die Briefe von Felix und Sophie und der Anblick des Ungeheuers, das wir ja vom Schiffe aus gesehen hatten, mehr für die Wahrheit bewiesen, als alle seine Beteuerungen, denen ich unter anderen Umständen ohne weiteres Vertrauen geschenkt hätte. Also ein solches Ungeheuer trug wirklich die Erde? Ich kann nicht mehr daran zweifeln, aber staunen muß ich darüber. Oftmals versuchte ich, von Frankenstein Details über seine Entdeckung zu erfahren, aber in dieser Hinsicht war er unerbittlich. Wir sind ja wahnsinnig, mein Freund, sagte er, oder sind Sie so neugierig? Wollen Sie auch sich und der Welt einen solchen satanischen Feind schaffen? Denken Sie daran, was ich darunter zu leiden hatte. Und versuchen Sie nicht, sich selbst solches Elend aufzubürden. Frankenstein hatte bemerkt, dass ich mir Aufzeichnungen über seine Erzählung machte. Er bat mich, sie ihm zu zeigen, und verbesserte und ergänzte sie an manchen Stellen, besonders wo es sich um das Leben des Dämons und um seine Gespräche mit ihm handelte. »Ich möchte nicht«, sagte er, »nachdem Sie nun doch einmal meine Geschichte der Nachwelt überliefern wollen, dass sie verstümmelt an diese gelangt.« Eine Woche hatte es gedauert, bis diese Geschichte, die seltsamste, die ich je gehört, ganz erzählt war. Mein Gast hatte mir mit seinen Worten, aber auch durch sein vornehmes Wesen, hohes Interesse eingeflößt, und ich versuchte, ihn zu beruhigen. Doch was half das, wenn ich einem tief unglücklichen und jeglicher Hoffnung beraubten Freude am Leben predigte? Nichts. Er hatte auch gar keinen anderen Wunsch mehr, als sich in Ruhe und Frieden auf den Tod vorzubereiten. In seinen Träumen hält er Zwiesprache mit seinen lieben Toten und ist fest überzeugt, dass sie selbst es sind, die aus den unsichtbaren Welten herüberschweben und ihm Trost zusprechen. Dies gibt seinen Phantasien einen Schimmer von Wahrheit, der zugleich erhebt und rührt. Unsere Gespräche beschränken sich aber nicht auf seine Lebens- und Leidensgeschichte. Er ist auf allen Gebieten außergewöhnlich bewandert und von hoher Intelligenz. Er spricht überzeugend und klar. Was für ein prächtiger Mensch muss er in den Tagen des Glückes und der Jugend gewesen sein. Er scheint sich seines einstigen Wertes und der Tiefe seines Sturzes wohl bewusst zu sein. »Als ich noch jung war«, sagte er, »glaubte ich, für etwas Hohes, Erhabenes ausersehen zu sein. Ich hatte eine tiefe Empfindung, dabei aber doch eine Ruhe des Urteils, wie sie nicht alltäglich ist. Dieses Gefühl meines eigenen Wertes stützte mich da, wo andere längst unterlegen waren, und ich hielt es für ein Verbrechen, in fruchtlosen Grübeln die Talente verkümmern zu lassen, die meinen Mitmenschen vielleicht von Nutzen sein konnten, wenn ich darüber nachdachte, was ich vollbracht, nämlich die Schöpfung eines lebenden, denkenden Wesens. Dann glaubte ich, ein Recht zu haben, mich über den großen Haufen der sogenannten Entdecker zu erheben, aber gerade dieser Umstand ist es, der mich heute am tiefsten niederdrückt. All mein Sinnen und Hoffen war umsonst, und wie jener Erzengel, der dem Allmächtigen Trotz zu bieten wagte, bin ich in eine brennende, ewige Hölle verbannt. Ich trug den Himmel in mir, ich jubelte über meine Erfolge und glühte vor Eifer, noch weiter zu schreiten auf der einmal betretenen Bahn. Von meiner Kindheit an war ich voll stolzer Hoffnungen und voll zügellosen Ehrgeizes. Wie tief aber bin ich heute gesunken. Mein Freund, wenn Sie mich noch gekannt hätten, wie ich früher war, Sie würden mich nicht mehr erkennen. Verzweiflung war mir fremd und ein großes, hohes Geschick schien mir Flügel zu verleihen, bis ich tief, so tief fiel, dass ich mich nicht mehr erheben kann. Muss ich also wirklich dieses liebenswerte Geschöpf verlieren? Ich habe mich so lange nach einem Freunde gesehnt, nach einem Menschen, der mir in Liebe zugetan ist und mich versteht. Sieh, in diesen endlosen Eiswüsten habe ich ihn gefunden. Aber ich fürchte, ich habe ihn nur gefunden, um seinen Wert zu erkennen und ihn dann zu verlieren. Ich habe alles versucht, um ihn das Leben wieder lieben zu lehren, aber er will nichts davon wissen. »Ich danke Ihnen, Walton«, sagte er, »für Ihre freundlichen Bemühungen um mich Armen. Aber glauben Sie nicht, dass mir neue Bande und neue Liebe das zu ersetzen vermöchten, was ich verloren? Kann mir ein Mann je noch das sein, was mir Clerwell, oder ein Weib das, was mir Elisabeth war? An den Genossen unserer Jugend hängen wir so fest, dass die Neigungen späterer Jahre sie nicht aus unseren Herzen zu verdrängen vermögen. Und ich habe Freunde gehabt, die mir nicht nur durch Gewohnheit lieb geworden waren, sondern um ihrer selbst willen. Wo immer ich weile, flüstern mir die Stimmen Elisabeths und Clerwells an das Ohr. Sie sind tot, und nur eines ist es, was mich in dieser Öde noch an das Leben kettet. Hätte ich noch ein Ziel, das, hoch und erhaben, der Menschheit von Nutzen sein könnte, dann, Ja, dann könnte ich mich entschließen, weiterzuleben. Aber das ist mir nicht beschieden. Ich habe nichts mehr weiter zu tun, als das Ungeheuer, das ich schuf, zu verfolgen und zu vernichten. Dann ist mein Erdenzweck erfüllt und ich kann mich schlafen legen. Ende von Erster Abschnitt des 24. Kapitels. Gelesen von Crow Wings. Abschnitt 27 von Frankenstein oder Der moderne Prometheus von Mary W. Shelley. Übersetzt von Heinz Wittmann. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Zweiter Abschnitt des 24. Kapitels. 2. September 1700. Liebste Schwester, heute schreibe ich dir, umgeben von den schlimmsten Gefahren, und weiß nicht, ob ich je wieder mein geliebtes England und die teuren Menschen, die mir dort noch leben, erblicken werde. Ringsum türmen sich Eisberge von ungeheurer Höhe, die ein Entkommen ganz unmöglich erscheinen lassen und jeden Augenblick mein Schiff zermalmen drohen. Die braven Burschen, die ich überredet habe, an meinem Unternehmen sich zu beteiligen, schauen stumm und hilfesuchend auf mich, aber ich kann ihnen keinen Trost gewähren. Es ist ein furchtbar niederdrückendes Gefühl, aber mein Mut und meine Hoffnung sind noch ungebrochen. Es tut mir in der Seele weh zu wissen, dass ich, wenn wir zugrunde gehen müssen, mit meinen ehrgeizigen Plänen allein die Schuld trage. Und wie wird dir zumute sein, Margarete? Du wirst von meinem Untergange ja nichts erfahren und sehnsüchtig meiner Rückkehr harren. Jahre werden dann vergehen, in denen du zwischen Hoffen und Verzweiflung schwankst. O, liebe Schwester, dein Leid betrübt mich mehr als mein eigenes Ende. Aber du hast ja deinen Mann und deine lieben Kinder, mit denen du glücklich sein kannst. Der Himmel segne dich und sie alle. Mein unglücklicher Gast fühlt tiefes Mitleid mit mir. Er versucht, mich aufzumuntern und spricht, als habe das Leben auch für ihn noch Wert. Er erinnert mich oft daran, wie das Gleiche auch schon anderen Seefahrern vor mir geschehen sei, die in diese ungastlichen Meere kamen, und erweckt in mir Hoffnungen, von denen ich sicher weiß, dass sie trügerisch sind. Auch die Mannschaft unterliegt der Macht seiner Beredsamkeit. Ihre Zaghaftigkeit weicht frischer Energie, und er redet ihnen ein, diese Eisberge seien Maulwurfhaufen, die vor der Macht der Menschen in nichts zerfallen. Aber lange hält die gute Stimmung nicht an. Jeder Tag vergeblicher Bemühungen wirkt deprimierender auf ihre Gemüter ein, und ich habe mich schon auf eine Meuterei gefasst gemacht, wenn das noch lange so weitergeht. 5. September 1700. Eben hat sich etwas ereignet, das ich für dich niederschreiben muß, wenn ich auch nicht hoffen darf, dass dich diese Zeilen je erreichen. Wir sitzen immer noch fest mitten in den Eisbergen und müssen immer damit rechnen, von ihnen zermalmt zu werden. Die Kälte ist furchtbar, und mancher meiner treuen Genossen hat schon sein Grab unter diesem düsteren Himmel gefunden. Frankenstein wird von Tag zu Tag elender. Fieberglut leuchtet aus seinen Augen. Er ist völlig erschöpft, und wenn er sich auch zuweilen aufrafft, so versinkt er wenige Augenblicke danach wieder in Apathie. Ich habe schon früher meinen Befürchtungen, es könnte eine Meuterei ausbrechen, Ausdruck gegeben. Heute Morgen, als ich am Bett meines armen Freundes saß, der mit halb geschlossenen Augen und schlaffen Gliedern dalag, hörte ich draußen Lärm und Stimmengewirr. Es war ein halbes Dutzend meiner Matrosen, die mich zu sprechen verlangten. Sie traten ein, und einer von ihnen ergriff das Wort. Er sagte mir, dass er und die, die mit ihm gekommen waren, von den übrigen Matrosen als Deputation zu mir geschickt worden seien, um eine Bitte vorzutragen, die ich gerechterweise nicht abschlagen könne. Wir seien vom Eis umschlossen und würden ja wohl nie wieder frei werden, aber sie fürchteten, dass ich, wenn wieder erwarten dieser Fall eintreten sollte, kühn genug wäre, noch weiter nach Norden vorzudringen und sie in neue Gefahren brächte. Sie verlangten deshalb, dass ich ihnen das feierliche Versprechen gebe, meinen Kurs südwärts zu richten, wenn ein gütiges Schicksal uns aus diesen Eismassen befreite. Diese Worte verwirrten mich. Ich hatte die Hoffnung noch lange nicht aufgegeben, auch hatte ich nie daran gedacht, umzukehren, wenn ich wieder freies Fahrwasser hätte. Aber konnte ich es wagen, mich der Forderung meiner Leute zu widersetzen? Ich zögerte noch zu antworten, da erhob sich Frankenstein, der bisher teilnahmslos dagelegen hatte, im Bett. Seine Augen funkelten und über seine Wangen huschte ein flüchtiges Rot. Zu den Mannschaften gewendet, sagte er, »Was wollt ihr, was verlangt ihr von eurem Kapitän? Seid ihr so wankelmütig?« »Und das nennt ihr dann eine ruhmreiche Expedition? Und warum war sie ruhmreich? Nicht, weil ihr ruhig und friedlich in einem stillen Meer gekreuzt habt, sondern weil sie gefahrvoll und schrecklich war, weil bei jedem neuen Hindernis euer Mut gestiegen ist, weil Not und Tod euch umgaben, denen ihr wacker die Stirn geboten habt. Das ist ein ruhmreiches, ein lobenswertes Unternehmen. Man wird euch preisen als Helden und wird euch verehren, weil ihr zum Nutzen der Menschheit die Ehre dem Tode abgerungen habt. Und nun, bei der ersten ernstlichen Gefahr, bei der ersten Prüfung eures Mutes wollt ihr verzagen und schämt euch nicht, als Leute zurückzukehren, die nicht Kraft genug hatten, der Kälte und der Gefahr zu trotzen? Arme ängstliche Seelen seid ihr, die am liebsten hinter dem warmen Ofen hocken. Dazu hätte es nicht dieser Vorbereitungen bedurft. Schurken seid ihr, wenn ihr euren Kapitän zwingen wollt, unverrichteter Dinge umzukehren. Ich bitte euch, seid doch Männer, stark und unbezwinglich wie Felsen, und bleibt eurem Vorsatze getreu. Dieses Eis ist nicht so fest wie euer Wille und kann euch nicht widerstehen, wenn ihr nur ernstlich wollt. Kehrt nicht zu euren Familien zurück mit der Schande beladen. Kehrt zurück als Helden, die gekämpft und gesiegt und die niemals dem Feinde den Rücken gekehrt haben.« Er sprach dies so ausdrucksvoll und begeistert, dass die Leute schwankend wurden. Sie sahen einander an und wussten nicht, was sie antworten sollten. Dann ergriff ich das Wort. Ich befahl ihnen, sich zurückzuziehen und sich die Sache zu überlegen. Ich versprach ihnen, nicht weiter nach Norden vorzudringen, wenn sie darauf bestünden. Aber ich hoffe, dass nach einigem Nachdenken auch ihr bewährter Mut zurückkehren werde. Sie gingen, und ich wandte mich zu meinem Kranken, aber dieser war ohnmächtig. Wie das alles enden soll, weiß ich nicht, aber das weiß ich, dass ich lieber stürbe, als schmählich den Rückzug anzutreten, ohne meine Aufgabe erfüllt zu haben. Aber ich fürchte beinahe, dass es doch so wird kommen müssen. Die Leute, denen die hohen Begriffe von Ruhm und Ehre mangeln, werden sich kaum freiwillig dazu entschließen, neue Mühen und Gefahren auf sich zu nehmen. 7. September 1700. Der Würfel ist gefallen. Ich habe versprochen, umzukehren, wenn wir nicht zugrunde gehen. So sind also meine schönsten Hoffnungen der Schurkerei und Verzagtheit zum Opfer geworden. Ich trete unwissend und enttäuscht die Heimfahrt an. Es bedarf größerer Resignation, als ich sie besitze, um diese Ungerechtigkeit des Schicksals gefasst zu ertragen. 12. September 1700. Alles ist vorbei. Ich bin auf der Heimkehr nach England. Ich habe meine Hoffnungen auf Ruhm und Ehre begraben und habe meinen Freund verloren. Aber ich will dir noch schildern, wie das Letztere kam. Und da mich die Winde wieder der Heimat zutragen und ich dich bald in meine Arme schließen werde, will ich nicht verzweifeln. Am 9. September begann sich das Eis zu bewegen. Es hörte sich an wie fernes Donnern, als die mächtigen Schollen allenthalben barsten. Die Gefahr war groß. Da wir uns doch nur passiv verhalten konnten, widmete ich mich ganz meinem kranken Gaste, der sichtlich dahinschwand und nicht mehr imstande war, das Bett zu verlassen. Das Eis krachte auf allen Seiten und wurde mit unwiderstehlicher Gewalt nordwärts getrieben. Eine Westbrise machte sich auf, und am 11. war die Passage nach Süden frei. Als die Matrosen dies bemerkten und wussten, dass nun der Heimkehr nichts mehr im Wege stünde, machte sich ihre Freude in einem lauten, langgezogenen Geschrei Luft. Frankenstein, der geschlummert hatte, erwachte und frug mich nach der Ursache dieses Lärmes. »Sie jubeln«, antwortete ich, »weil sie nun bald wieder in England sein werden.« »Kehren Sie also wirklich zurück?« »Leider muss ich es. Ich konnte Ihren Bitten nicht mehr widerstehen. Ich darf Sie nicht gegen Ihren Willen weiteren Gefahren und Mühsalen aussetzen.« »Nun also, wenn Sie nicht anders wollen. Aber ich will nicht. Sie können Ihre Pläne aufgeben. Aber die meinigen sind mir vom Himmel vorgezeichnet. Ich bin ganz schwach und elend, aber die Geister der Rache werden mir wieder Kraft verleihen.« Kaum hatte er das gesagt, bemühte er sich, das Bett zu verlassen. Jedoch sein Körper versagte, und er brach ohnmächtig zusammen. Es dauerte sehr lange, bis ich ihn wieder zum Leben zurückrufen konnte. Manchmal meinte ich, es sei ohnehin schon zu Ende. Schließlich öffnete er seine Augen, atmete schwer und versuchte zu sprechen. Der Arzt gab ihm ein anregendes Medikament, und ordnete an, dass der Kranke nicht gestört werden dürfe. Mir sagte er leise, dass dieses schwache Lebenslichtlein nur noch wenige Stunden zu flackern haben werde. Als ich das wusste, blieb mir nichts anderes übrig, als mich in Trauer zu fügen. Ich setzte mich ins Bett und wachte über dem erlöschenden Leben. Die Augen des Kranken waren geschlossen, und ich meinte, er schliefe, aber plötzlich bat er mich mit ganz schwacher Stimme, mich näher zu ihm niederzubeugen, und begann: »Leider ist die Kraft, auf die ich mich verließ, nicht über mich gekommen. Ich fühle, dass ich bald sterben muß, und er, mein Peiniger, mein Feind, weilt noch auf Erden. Glauben Sie nicht, Walton, dass ich jetzt in den letzten Stunden meines Daseins noch diesen glühenden Hass, diese brennende Rachsucht empfinde, die mich bis vor kurzem beseelten? Aber ich weiß, dass ich erst gerecht bin, wenn mein Feind auch tot ist. Diese paar Tage habe ich mein ganzes Verhalten noch einmal geprüft und finde nichts Tadelnswertes daran. In einem Rausch wissenschaftlichen Wahnsinns schuf ich ein wirkliches Wesen, und meine Pflicht wäre es gewesen, ihm so viel Glück zukommen zu lassen, als in meinen Kräften stand. Das war eine Pflicht, aber eine andere stand diametral gegenüber, die Pflicht meinen Mitmenschen gegenüber. Von diesem Standpunkt aus habe ich mich geweigert, zu meinem ersten Geschöpf noch ein zweites zu schaffen, und ich tat wohl daran. Denn mein Feind war von ausgesuchter Tücke und Bosheit. Er vernichtete alle meine Lieben. Er hatte sich vorgenommen, alle die Wesen zu töten, die mir nahe standen, und es ist gar nicht abzusehen, wann seine Rache endlich gestillt sein wird. Er selbst war elend, und damit der andere nicht auch elend machen konnte, sollte er sterben. Ihn zu vernichten war meine Aufgabe, aber ich bin ihr nicht gerecht geworden. Wenn ich allein von Egoismus und Rachsucht geleitet würde, müsste ich sie anflehen, mein begonnenes Werk zu Ende zu führen. Und nun, da mich nur die Vernunft und das Pflichtbewusstsein regieren, muss ich die gleiche Bitte an sie stellen. Ich kann ja nicht fordern, dass sie, um meinen Wunsch zu erfüllen, Heimat und Freunde im Stich lassen, und da sie nach England zurückkehren, besteht wenig Aussicht, dass sie zufällig mit ihm zusammentreffen. Die Erwägungen darüber und die Beurteilung dessen, was sie für ihre Pflicht ansehen, muss ich ihnen selbst überlassen. Mein Urteil und meine Ansichten sind schon von der Nähe des Todes beeinflusst. Ich darf Ihnen nicht sagen, was ich für das Richtige halte, denn meine Sinne sind vielleicht schon verwirrt. Der Gedanke quält mich, dass er am Leben bleiben soll und allerlei Übeltaten begehen kann. Im Übrigen ist ja dieser Augenblick, da ich meine Auflösung kommen fühle, der schönste, den ich seit Jahren erlebe. Die Gestalten meiner Lieben stehen vor mir, und ich beeile mich, in ihre Arme zu fliegen. Leben Sie wohl, Walton. Suchen Sie Ihr Glück in der Ruhe, und lassen Sie sich nicht vom Ehrgeiz hinreißen. Sei es auch nur der harmlose Ehrgeiz, mehr zu wissen und mehr entdeckt zu haben als andere. Aber wie komme ich dazu, Sie zu warnen? Ich selbst bin an diesen Hoffnungen zugrunde gegangen. Mögen andere folgen. Seine Stimme war immer leiser und schwächer geworden. Schließlich versank er erschöpft in Schweigen. Eine halbe Stunde später versuchte er noch einmal zu sprechen, aber es war unmöglich. Er drückte mir noch zärtlich die Hand, und dann schlossen sich seine Augen für immer, während ein sanftes Lächeln über sein Gesicht huschte. »Margarete, wie soll ich dir schildern, was ich fühlte, als dieses Leben erlosch? Wie kann ich dir die Tiefe meines Grames begreiflich machen? Die Sprache ist zu arm dazu. Meine Tränen fließen, und mein Gemüt ist bedrückt von Trauer, aber der Gedanke tröstet mich, dass mein Kiel heimwärts zeigt. Ich werde unterbrochen. Was bedeutet der Lärm? Es ist Mitternacht, eine leise Brise kräuselt die Wellen, und reglos steht der Posten auf Deck. Dann eine menschliche Stimme, aber viel rauer als eine solche. Sie dringt aus der Kajüte, in der Frankensteins Irdisches ruht. Ich muss hinauf und sehen, was los ist. »Großer Gott! Welcher Anblick bot sich mir! Es schaudert mich, wenn ich daran denke. Ich werde es dir vielleicht gar nicht schildern können, aber die Geschichte wäre unvollständig, wollte ich dir die seltsame Schlusskatastrophe vorenthalten. Ich eilte in die Kajüte, wo mein armer Freund von seinem Erdenleid ausruhte. Über ihn gebeugt, eine Gestalt! Worte sie zu beschreiben, finde ich nicht. Sie war gigantisch, aber missgestaltet. Über sein Gesicht hing langes, verwirrtes Haar. Eine Hand hielt er gegen mich ausgestreckt, und diese war braun und runzelig wie die einer Mumie. Und dann sprang er schreiend zum Kajütenfenster. Niemals noch habe ich etwas auch nur Ähnliches an grauenhafter, widerlicher Scheußlichkeit gesehen wie dieses Antlitz. Ich schloss unwillkürlich die Augen und besann mich, wie ich dem Ungeheuer am raschesten den Garaus machen könnte. Ich befahl ihm, stehen zu bleiben. Er sah mich erstaunt an, dann wendete er sich, scheinbar ohne weiter von mir Notiz zu nehmen, dem Leichnam zu, und seine Züge und Gesten trugen den Ausdruck wildester Leidenschaft. »Auch du bist mir zum Opfer gefallen«, schrie er, »und mit deinem Tode ist die Reihe meiner Gräueltaten zu Ende. Ich habe meine grausige Aufgabe erfüllt. O Frankenstein, du edles, hingebendes Geschöpf! Was hilft es, dass ich dich jetzt um Verzeihung bitte? Ich, der dich unerbittlich zugrunde richtete, indem ich dir alles nahm, was dir ans Herz gewachsen war? Leider bist du nun tot und kannst mir nicht mehr antworten.« Seine Stimme erstickte in Schluchzen, und meine anfängliche Absicht, den Wunsch meines sterbenden Freundes zu erfüllen, wich einem seltsamen Gefühl von Neugierde und Mitleid. Ich näherte mich dem Unglücklichen, aber ich wagte es nicht, ihn anzusehen, so sehr hatte mich sein erster Anblick bestürzt und entsetzt. Ich versuchte zu sprechen, aber die Worte wollten mir nicht über die Lippen. Unterdessen erging sich der Dämon in schrecklichen, wilden Selbstvorwürfen. Schließlich aber zwang ich mich doch, ihn anzureden. »Eure Reue kommt zu spät. Hättet ihr früher auf die Stimme des Gewissens gehört, statt in sinnloser, blutiger Rache zu schwelgen, dann wäre Frankenstein heute noch unter den Lebenden.« »Bilden Sie sich ein. Glauben Sie wirklich«, erwiderte das Ungeheuer, »dass ich nicht besseren Regungen zugänglich war?« »Er«, dabei deutete es auf den Toten, »er litt nicht so viel wie ich, nicht den zehntausendsten Teil davon. Aber es drängte mich unaufhaltsam vorwärts auf der eingeschlagenen Bahn, trotzdem mich die Gewissensbisse unsäglich peinigten. Glauben Sie, dass mir das Geröchel Klerwalds Musik war? Mein Herz war geschaffen für Liebe und Mitleid, und es litt schwer darunter, dass ich von einem grausamen Schicksal dazu verdammt ward, meinen Weg durch Blut und Tränen zu gehen. Nach dem Tode Clerwells kehrte ich in die Schweiz zurück, gebrochen und elend. Ich bemitleidete Frankenstein, und dieses Mitleid wurde zum Entsetzen über mich selbst. Aber als ich bemerkte, dass er, der Urheber meines Lebens und damit meiner unbeschreiblichen Leiden, es wagte, an Erdenglück zu denken, dass er, der Schmerz und Verzweiflung über mich gebracht hatte, nun daran ging, Liebe und Seligkeit zu genießen, die mir auf ewig versagt waren, da ergriff mich von neuem grimmiger Hass und brennender Rachedurst. Ich erinnerte mich meiner Drohung und beschloss, sie auch wahrzumachen. Ich wusste, dass ich mir selbst wieder neue Qualen schuf, aber ich war der Sklave meiner Leidenschaft, die ich selbst verabscheute, der ich aber gehorchen musste. Wie, wenn sie stürbe, dann wäre mein Durst gestillt. Ich hatte alles Mitleid vergessen, ich unterdrückte meine Angst, um ganz in der Grausamkeit meiner Verzweiflung schwelgen zu können. Und von da an machte mir das grausame Freude. Nachdem ich einmal so weit war, gab ich mich willenlos der Leidenschaft hin. Die Erfüllung meiner teuflischen Bestimmung ward mir eine Genugtuung, und nun ist es zu Ende. Hier liegt mein letztes Opfer. Zuerst rührten mich diese Ausbrüche seiner Reue, diese Schilderungen seines Elends, aber dann erinnerte ich mich dessen, was Frankenstein von der Beredsamkeit und dem bestechenden Wesen des Dämons mir gesagt hatte. Und als meine Blicke auf die irdischen Reste meines Freundes fielen, ergriff mich Groll und Hass. »Verfluchter«, sagte ich, »nun kommt ihr und klagt über das Unheil, das ihr angerichtet. Ihr habt eine brennende Fackel in das Haus geworfen, und nun sitzt ihr auf den Trümmern und weint über die Zerstörung, heuchlerischer Teufel. Wenn dieser hier wieder aufstünde, so würde er von neuem das Ziel eurer grausamen Rachsucht sein. Es ist nicht Mitleid, was ihr fühlt. Ihr jammert nur darüber, dass euch euer Opfer aus den Krallen geglitten ist. Nein, nein, so ist es nicht, wenn auch der Augenschein gegen mich spricht. Ich erhoffe mir jetzt keine Genossin mehr in meinem Elend, und Liebe wird mir nimmermehr zuteil werden. Ja, als ich noch gut war, sehnte ich mich danach, dadurch glücklich zu werden, dass ich selber glücklich machte. Aber mit der Güte ist es vorbei, und die Hoffnung auf Glück hat sich in bittere Verzweiflung gewandelt, in der ich keines Mitgefühls mehr bedarf. Ich bin zufrieden, wenn ich mein Leid allein tragen kann. Lange wird es ja ohnehin nicht mehr dauern. Einst schwoll mein Herz in stolzen Hoffnungen von Ruhm, Ehre und Freude. Ich war so töricht zu glauben, dass ich Wesen finden könnte, die, über meine äußerliche Hässlichkeit hinwegsehend, das Gute lieben würden, das ohne Zweifel in mir wohnte. Aus den lichten Höhen ward ich herabgestürzt, und das Verbrechen hat mich zum Tier gemacht. Keine Schuld, keine Missetat, keine Bosheit, keine Schlechtigkeit, die ich mir nicht zu eigen gemacht hätte. Wenn ich das grässliche Register meiner Verbrechen im Geiste aufrolle, kann ich mich selbst nicht mehr erkennen, aber es ist ebenso. Gefallene Engel werden zu Teufeln. Nur hat der Erzfeind Gottes und der Menschen Genossen seiner Schmach, und ich bin allein. Sie, der sie Frankenstein ihren Freund nannten, scheinen über sein Unglück und meine Übeltaten unterrichtet zu sein. Aber mochte er ihnen alles noch so eingehend erzählen, über die qualerfüllten Stunden, Tage und Monate, die ich durchleben musste, gab er ihnen wahrscheinlich ebenso wenig Rechenschaft wie sich selbst. Denn während ich sein Glück, seine Hoffnungen eine nach der anderen vernichtete, blieben meine eigenen Wünsche unbefriedigt. Sie brannten noch lichterloh in mir, immer noch sehnte ich mich nach einer Genossin, nach Liebe und Freundschaft. Lag darin nicht eine grausame Ungerechtigkeit? Warum bin ich der einzige Schuldige, da doch alle sich an mir versündigten? Warum hassen sie denn nicht Felix, der den Armen mit Schlägen von seiner Schwelle vertrieb? Warum suchen sie nicht den Bauern, der den Retter seines Kindes mit der Mordwaffe schwer verwundete? Nein, das sind reine, edle, makellose Wesen, und ich, der unglückliche Verlassene, bin eine Missgeburt, die man stoßen und schlagen und treten darf. Noch heute kocht mein Blut, wenn ich dieser Ungerechtigkeit, dieser Schmach gedenke. Ich weiß, ich bin ein Verbrecher, ich habe liebliches, unschuldiges Leben hingemordet. Ich habe die harmlosen Menschen gewürgt, während sie schliefen, und ihnen die Kehle zugedrückt, dass sie starben, und sie hatten doch weder mir noch anderen ein Leid getan. Ich habe mir geschworen gehabt, meinen Schöpfer, eine Zier seines Geschlechtes, einen lieben, anbetungswürdigen Menschen, dem Verderben zu weihen. Ich habe ihn verfolgt bis an die Pforten des Todes. Hier liegt er nun, bleich und kalt und starr. Sie hassen mich, aber ihr Hass, ihr Abscheu kann lange nicht mit dem verglichen werden, den ich selbst gegen mich empfinde. Ich sehe die Hände an, die das Verruchte getan. Ich höre das Herz klopfen, in dessen Tiefen die grausamen Pläne reiften, und ich sehne mich nach der Zeit, da diese Augen nicht mehr die blutigen Hände sehen und die düsteren Gedanken schlafen gegangen sein werden. Seien Sie unbesorgt, ich werde nicht länger mehr ein Werkzeug des Bösen sein. Meine Aufgabe ist nahezu vollendet. Weder Ihr Leben noch das eines anderen Menschen brauche ich mehr, um den Ring meiner Verbrechen zu schließen. Mein eigenes Leben ist es, das zum Opfer fallen muß. Glauben Sie auch nicht, dass ich noch lange damit warten werde. Ich werde Ihr Schiff verlassen und mich auf meinem Schlitten dahin begeben, wo der Pol ins eisige Weltall hinausragt. Dort will ich mir aus den Trümmern meines Schlittens und aus angespülten Schiffsplanken einen Scheiterhaufen bauen und diesen elenden Leib verbrennen, zu Asche, so dass kein sterbliches Auge mich mehr sieht. Dass kein Verwegener aus meinen Überresten erraten kann, wie man solche Wesen schafft, wie ich eines bin. Ich werde sterben und frei werden von den namenlosen Qualen, die mir auf Erden beschieden waren. Auch er ist tot, der mich ins Leben rief, und dann wird die Erinnerung an uns bald erloschen sein. Nicht länger mehr darf ich in die Sonne und in die funkelnden Sterne schauen, nicht länger mehr den Hauch des Windes um die Wangen säuseln lassen. Licht, Gefühl und Denken werden dahinschwinden, und dieser Zustand des Nicht-mehr-Seins ist meine Hoffnung. Vor einigen Jahren noch, als sich mir die Augen öffneten für die Schönheiten dieser Welt, als ich den wärmenden Strahl der Sommersonne empfand, das Rauschen der Blätter und das Singen der Vöglein vernahm, da wäre ich nur mit Schmerzen geschieden. Heute ist der Tod mein einziger Trost. Befleckt mit verabscheuungswürdigen Verbrechen, gepeitscht von wahnsinnigen Gewissensbissen, finde ich nirgends anders Ruhe. Leben Sie wohl. Ich gehe von Ihnen, und Sie sind das letzte Menschenwesen, auf dem meine Augen ruhten. Schlafe sanft, Frankenstein. Wärest du noch am Leben und möchtest mich in deiner Rachsucht am bittersten quälen, dann gingest du an mir vorüber, ohne mich zu töten. Aber du wusstest nicht, dass du mir damit eine Wohltat erwiesen hättest. Du warst verflucht, aber die größeren Leiden hatte ich zu tragen, denn die Reue nagt an meinem Herzen und wird nicht eher ruhen, als bis dieses zu schlagen aufgehört hat. Aber bald, rief er mit feierlichem, ernsten Tone, werde ich tot sein und das, was ich empfand, nicht mehr länger empfinden müssen, und dann ist es vorbei mit diesen entsetzlichen Qualen. Jubelnd werde ich meinen Scheiterhaufen besteigen und mich freuen an den lodernden Flammen, die mich umzüngeln. Und die Flamme wird in sich zusammenbrechen, und der brausende frische Wind wird meine Asche weit hin über das endlose Meer tragen. Ich werde Frieden finden, und wenn mein Geist noch weiter lebt und denkt, dann werden es andere Gedanken sein als die, die mir das Erdenleben verbittert haben. Lebt wohl! Rasch sprang er aus dem Fenster der Kajüte in den Kahn, der längsseits am Schiffe befestigt war. Die Wogen trugen ihn davon, immer weiter und weiter, bis er in der Dämmerung verschwand. Ende von 24. Kapitel. Ende von Frankenstein oder Der moderne Prometheus von Mary W. Shelley. Übersetzt von Heinz Wittmann. Gelesen von Crowings.